Johannes, ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für eine Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. Episode 27 Zuschauerwünsche. Wow, wir haben 27 Episoden, Flor. Ja. Wie krass ist das denn? Wir sind bald wieder rund. Und ich habe dir gar nicht gesagt, dass ich schon den Ton angemacht habe. Wir laufen schon. Ich habe es mir schon gedacht, als du dich so nach vorne gebeugt hast, als ich geredet habe. Verdammt. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zur 27. Episode vom Muss-man-sehen-Podcast. Wir nähern uns der 30. Ja. Flor, oh mein Gott. Wenn wir es geschafft haben, dass es so viele Episoden gibt, wie wir Lebensjahre haben. Oh, das gibt richtig Party. Ja, auf jeden Fall. Aber dann gibt es zweimal Party, weil du bist, wir haben niemals die gleiche Zahl. Du bist älter. Du bist sehr viel älter. Ich bin so viel älter. Du bist so viel älter. Oh mein Gott. Ja, deswegen, du Jungspund, du musst noch ganz viel über Filme lernen. Ja, danke, Flor. Ich kann so viel von dir lernen. Und da wir uns so freuen über die 27. Episode, weil das so was Besonderes ist, eine Primzahl. Nochmal kurz zur Einführung. Wir reden hier über Filme. Wir reden über Filme, die wir mögen und von denen wir ahnen, dass der andere sie vielleicht nicht gucken würde normalerweise, und drücken sie ihm aufs Auge, um den Horizont des anderen zu erweitern. Und genau das machen wir in dieser Episode nicht. Wir hatten nämlich mal wieder einen Zuschauerwunsch, beziehungsweise einen Zuschauerinnenwunsch. Vielen Dank, Laura. Wir haben uns deiner Filme angenommen und ich hoffe, dass du versucht hast, unseren Horizont zu erweitern und nicht nur uns zu ärgern. Wir haben von Laura zwei sehr unterschiedliche Filme bekommen, was ich total spannend finde, weil sie wirklich gefühlt an zwei unterschiedlichen Seiten des Spektrums stehen. Wir haben einmal einen österreichischen Independent-Film, Arthouse, brutal, düster, trocken, aus den 90ern, Funny Games von Michael Haneke. Und auf der anderen Seite haben wir großes Hollywood-Melodrama von Peter Jackson. Mhm. Und zwar In meinem Himmel auf der anderen Seite. Die wirklich unterschiedlich hier nicht sein könnten, Blur. Es ist unglaublich. Ich habe sie hintereinander geschaut. Oh, interessant. Ich auch. Und ich wollte gerade sagen, und trotzdem sind es zwei Filme, die meiner Meinung nach bestimmte Problematiken teilen. Und zwar in einem bestimmten Gebiet, darauf werden wir nachher auf jeden Fall zu sprechen kommen, liegen diese Filme tatsächlich dicht beieinander. Das ist meiner Meinung nach die Art, wie sie mit Genre und Stimmungen umgehen. Mhm. Und beide Filme haben Probleme damit. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, aber beide haben soweit Probleme damit, dass auch drüber geredet wurde und dass wir heute auch drüber reden können. Ja, das Gewaltthema ist nun eines der großen Gemeinsamkeiten für mich, ne? Das Gewaltthema auf jeden Fall. Ich dachte vor allem auch, wie sie versuchen, unterschiedliche Genres unter einen Hut zu bringen und dabei hin und wieder ins Stolpern geraten. Ja, durchaus. Aber das machen wir am besten, wenn wir in die Diskussion reinkommen. Okay. Wir fangen an mit Funny Games und dazu habe ich auch ein kleines Intro geschrieben. Ich wollte Schnick, Schnack, Schnuck machen. Loslegen. Okay, wir machen Funny Games als erstes. Dann, Plor, führ doch mal in den Film ein. Michael Hanekes Funny Games gehört zu jenen kontroversen Filmen, die zur Legendenbildung taugen. Als der Film 1997 in Cannes uraufgeführt wurde, verließ das Publikum der Erzählung nach reihenweise das Kino. Auch Kritiker und Experten wollten sich den Film nicht bis zum Ende anschauen. In der Folge wurde er gefeiert und verflucht, gehasst und geliebt, vergöttert und verspottet. Bis zu seinem 1:1 US-Remake 10 Jahre später, bei dem die amerikanische Kritik das ganze Spiel nochmal von vorne durchexerzieren durfte. Erzählt wird die Geschichte einer dreiköpfigen Familie, die von zwei brutalen jungen Männern zuerst belästigt, dann gefoltert und schließlich in Geiselhaft genommen wird für ein makaberes Spiel mit tödlichem Ausgang. Was im Ansatz wie ein klassischer Home-Invasion-Horror-Thriller klingt, entwickelt sich jedoch zu einer makaberen Auseinandersetzung mit Mechanismen des Genres und der Rolle des Zuschauers darin. Inklusive Bruch der vierten Wand und radikaler Dekonstruktion des Mediums in einer ebenso überraschenden wie surrealen Szene. Über 30 Jahre ist der Film nun alt. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann er heute noch schocken? Besitzt sein postmoderner Ansatz heute noch Aktualität? Und ist an der Kritik was dran, dass Michael Haneke hier letzten Endes paternalistischen Moralismus hinter einer schwer verdaulichen Horrorhandlung verbirgt? Was denkst du, Johannes? Es ist schön, dass wir inzwischen so weit sind, dass ich, sobald du die ersten Fragen in deinem Text auftauchen lässt, ich ahne, oh, okay, diese Frage wird bald an mich gestellt. Ich weiß, es gibt eine gewisse Redundanz in den Einleitungen. Ja. Aber irgendwie muss man den Ball ja so pong rüberspielen. Autsch. Ja, das war ein deutlicher Ball. Ich habe gedacht, beim Film gucken, beim wiederholten Gucken, aber das ist lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe auch das US-Remake gesehen, aber das ist auch extrem lange her und ich war sehr überrascht über das ein oder andere. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, um auf deine Frage zu antworten, es ist schon ein bisschen süß, wie damals sich aufgeregt wurde darüber. Wenn wir mal an das denken, was inzwischen passiert ist, was es so an Filmen gibt und in welche Richtung das so geht. Ich kann mit Horrorfilmen nichts anfangen, aber dieser Film ist durch und durch großartig durchdacht und gemacht. Und an ganz vielen Stellen denke ich, ja genau, Ass, hättet ihr das nicht so machen können? weil einfach Haneke genau die Mechanismen benutzt, die ich gerne sehen möchte, wenn ich Horror sehe. Nämlich genau im richtigen Moment nicht hinzugucken. Oder genau im richtigen Moment es dem Zuschauer zu überlassen, was er so im Kopf hat an schrecklichen Bildern. Ja. Haneke hat natürlich einen komplett anderen Zugang zur Gewalt als zum Beispiel Us und ja, auch als andere Horrorfilme. Also Us gehört ja auch eher zu denen, die als künstlerische Beiträge betrachtet werden. Aber trotzdem ist Us, was die Darstellung des Horrors betrifft und vor allem die Darstellung der Gewalt, sehr drin im Genre. Das heißt, ja, Gewalt wird benutzt, um Spannung zu erzeugen, begleitet von so ein bisschen makaberem Humor und vor allem mit vielen Horrorelementen. Und Funny Games ist, und das funktioniert meiner Meinung nach auch heute noch so radikal in der Darstellung von Gewalt, weil er wirklich lange drauf hält, was die Folgen von Gewalt betrifft. Ja. Und weil er wirklich die unangenehme und schmerzhafte Seite von Gewalt zeigt. Ja. Es gibt diese krassen Nahen von der Hauptdarstellerin, Susanne Lothar, die einfach nur gezeigt wird, wie sie total fertig ist mit den Nerven. Sie sieht so furchtbar aus. Ja, oh. Sie ist richtig gequält und sie leidet richtig. Haneke hat wohl unglaublich viele Takes für diese Szenen genommen, wo er einfach nur sie zeigen will, wie sie fertig ist. Ja. Und zwar hat er wohl nachher gesagt, das war total intendiert, er wollte Erschöpfung sehen. Mhm. Und er hat sie so lange durch diese Tretmühle getrieben, bis sie wirklich auch die Schauspielerin Susanne Lothar komplett erschöpft war und einfach nur noch kaum noch reagieren konnte und ihre Sätze einfach nur noch so ausgeatmet hat, mehr als zu sprechen. Ja. Was die Wirkung voll entfaltet, die es haben soll. Also wirklich beeindruckend, muss ich schon sagen. Es ist schwer zu sehen. Also man hat wirklich immer wieder die Versuchung, mache ich vielleicht eine Pause oder mache ich den Film vielleicht doch aus? Also mich erwischt der Film mit allem, was er will. Also er macht es wirklich verdammt gut. Ja, das ist ein Film, der einfach wirklich einfach wehtut. Auch diese Szene, nachdem der Sohn dann ermordet wurde, was schon komplett Horrorkonvention widerspricht. Das Kind ist das erste Mordopfer und dann sehen wir diese elendlange Totale, die Mörder sind kurz weg und wir sehen diese wirklich elendlange Totale, wie sie sich irgendwie aufraffen und wie sie überlegen, was sie als nächstes machen und wie sie irgendwie versuchen klarzukommen damit, dass ihr Sohn gerade mit einem Kopfschuss getötet wurde. Und sie sitzt ja erstmal wirklich lange nur da, ja, bevor sie überhaupt irgendwas macht. Ja. Und ich denke, die ganze Zeit ist sie jetzt gänzlich entrückt, weil man merkt, dass sie noch lebt, sonst würde sie nach vorne, hinten, unten überfallen. Bei ihm weiß man nicht genau, ob er nicht schon eigentlich tödlich verwundet da liegt. Ja. Bis sie sich irgendwann dazu durchringen kann, zu sagen, sie sind weg, hörst du mich, sie sind weg und versucht irgendwie ihre Fesseln loszuwerden und ihrem Mann zu helfen. Das ist in einer unglaublichen Länge ausgedehnt und ausgehalten einfach. Aber genau richtig, ne? Also ja, es ist nicht so, dass ich dann dachte, nö, ach, kürz mir die Hälfte weg, sondern ich dachte, okay, das braucht der Film aber auch. Mhm. Und das macht er gut, ein gutes Timing. Ja. Es ist ja noch nicht mal, wenn die Gewalt eskaliert, es ist ja auch schon vorher, wenn die Familie einfach von ihnen gefangen gehalten wird, diese realistische Ohnmacht, dieses Gefühl, nichts tun zu können und auch diese Hemmungen, was zu tun, sie sind ja, sie werden nicht krass brutal festgehalten oder so, sondern sie werden bedroht und es wird auf sie eingeredet. Und sie sitzen da und sie versuchen irgendwie Widerstand zu leisten, aber es ist auch so ein schwacher Widerstand und es ist so unangenehm realistisch, dieses Ohnmachtsgefühl und diese Hilflosigkeit, die sie dann haben, während diese beiden Jungs permanent die Daumenschrauben anziehen und immer brutaler werden in ihren, in ihren Spielchen, die sie mit ihnen treiben. Wollen wir mal ganz kurz von vorne durchgehen. Ich finde nämlich sehr gut, dass wie Haneke in den Film reingeht. So ein bisschen Stanley Kubrick, das die Fahrt zum Hotel und mit der Klassik, die dann läuft im Radio. Ich habe ein kleines bisschen am Anfang, war ich zu self-conscious, weil es klang, als ob sie das alles im Studio aufgenommen hätten, so ein bisschen. Stimmt. Erst als sie ins Auto springen, kommt man wirklich in die Szene rein. So. Aber ich find's trotzdem ganz gut, wie er es macht und die Idee finde ich gut. Und ich kann das, komme da trotzdem dann sehr schnell in den Film rein, nachdem dieser erste Stolperer war. Mit der Klassik und dann der gegengesetzten, was ist das, Metal? Metalcore. Es ist John Zorn. Das ist ein Avantgarde-Musiker, eigentlich ein Jazz-Musiker, der Anfang der 90er experimentiert hat mit Metal und mit Grindcore und mit wirklich harter Musik und die verknüpft hat mit seinen avantgardistischen, experimentellen Sachen, die eigentlich aus einer komplett anderen Ecke kommen. Ja. Davon hört man tatsächlich nicht viel, es sind die Metal-Parts, die sie spielen, aber ich finde es total interessant, dass Haneke ausgerechnet John Zorn gewählt hat, der jetzt nicht der typische Metal-Musiker ist. Ja. Aber genau, es kommt jetzt erstmal das Metal-Fegefeuer. Sie sitzen im Auto, man hört die klassische Musik, sie unterhalten sich, es scheint alles nett zu sein. Und dann wird das ganz abrupt unterbrochen und wir hören lautes Gekreische und Gekeife unter tiefgestimmten Bässen und extremen Gitarrenriffs. Es ist krass einfach, dieser Kontrast. Ja. Und das alles über den Bildern eines offensichtlichen Arthouse-Independent-Films. So, soll nicht heißen, schlecht gefilmt oder soll nicht heißen, Qualität ist irgendwie nicht da. Sondern aber das Grading und die Filmauflösung an sich, man merkt halt sofort, das ist ein Independent-Movie und aber sehr sympathisch. Also, ne, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und ich mag. Wie heißt er? Ulrich Mühe. Einfach sofort als Schauspieler. Ich mag ihn einfach. Ich bin habe sofort Zugang zu ihm und sie ist auch toll und das mit dem Kind funktioniert auch sofort super. Ja. Man kommt irgendwie sofort in diese Familie rein irgendwie. Ja. Ulrich Mühe ist einfach ein verdammt guter Schauspieler. Ja, muss man wirklich sagen. Ja. Der ja schon ewig lange, also wirklich zu den wirklich, wirklich starken deutschsprachigen Schauspielern gehört und Susanne Lothar ist auch ganz fantastisch, die hat ja auch unzählige Sachen gespielt, die ist vor allem im Theater unterwegs gewesen, aber auch im Kino und die sind super gespielt. Der Sohn ist von Stefan Klapczynski gespielt, der jetzt nicht so eine große Schauspielvita hat, aber der in den richtigen Momenten auch das total überzeugend spielt. Absolut, total diese gut. Angst und Hilflosigkeit, die später kommt. Ja, man ist schnell drin und man versteht auch, wie diese Familie funktioniert. Ja. Und ich glaube, man kommt auch nicht drum herum, gleich von Anfang an diese Familie so als satirischer Blick auch aufs Bildungsbürgertum zu lesen. Wie sie da im Auto sitzen und dann dieses Ratespiel spielen, wo sie die klassische Musik erkennen sollen. Ja, wer ist das jetzt? List? Ja, List, klar, aber was genau? Also, schon cool. Man liest sofort, welche Familie, woher die kommen und was das... Wir haben hier Bildungsbürgertum, Besitzbürgertum. Sie fahren zu ihrem Ferienhaus in einem schicken Ort, ein sehr schönes Haus, direkt am Meer. Ganz toll. Und ich finde auch, was mir sofort aufgefallen ist, als sie nur ein paar mehr Worte gewechselt haben, dass Haneke ein wirklich guter Dialogschreiber ist. Muss man sagen. Ja. Wirklich richtig gut. Realistische und sehr lebensnahe Dialoge einfach. Ganz toll. Ja, auch. Also Haneke schafft es ja tatsächlich, banalen Dialogen Tiefe zu verleihen. Ja, genau. Und das ist eine Gabe, die nur ganz wenige Filmmacher oder Filmmacherinnen haben, dass sie es schaffen, in diesen Alltäglichkeiten Menschen zu porträtieren, dass man versteht, wie diese Menschen ticken und in welcher Welt sich diese Menschen bewegen. Ja, und nicht irgendwie so in jedem Satz irgendwie am Anfang des Films unterbringen zu wollen, wo gehen die Figuren hin, was wollen die vom Leben und so, sondern man erfährt es ganz natürlich und es ist nicht so ein verzweifelter Versuch, über den Dialog alles zu erklären, wie das oft bei solchen Filmen ist. Mhm. Also Haneke macht das wirklich sehr, sehr gut. Genau, es kommt die Ankunft im Ferienhaus und es dauert tatsächlich nicht lange. Es gibt noch ein kurzes Zwischenspiel, wo wir mit den beiden Antagonisten konfrontiert werden, die offensichtlich bei Freunden sind. Mhm. Da sehen wir sie einmal kurz, Paul und Peter, zumindest zeitweise Paul und Peter. Mhm. Die Namen können nämlich durchaus wechseln. Und sie kommen in ihrem Ferienhaus an, bereiten alles zu und dann kommt der Peter und fragt Susanne nach Eiern. Aber so ganz schüchtern, weißt genau. du? So und ganz sehr höflich. Sehr höflich und distinguiert und so. Unsere beiden Antagonisten haben ohnehin wirken eigentlich wie so klassische junge Snobs. Also stellt man sich irgendwie so 20-jährige Julis vor, die gerade ihr Rechtsanwaltsstudium begonnen haben oder so. Ja, genau. Die sich auch mit Golf auskennen. Sie sagen auch, wow, interessante Golfschläger. Hm. Er kommt und fragt ganz höflich nach Eiern und das wird aber ganz schnell unangenehm, als man merkt, da stimmt irgendwas nicht, wenn er nämlich die Eier fallen lässt und dann überhöflich nochmal nach den Eiern fragt und dann zufällig das Telefon ins Spülbecken fallen lässt. Und Susanne ist auch von Minute zu Minute genervter von ihm. Hm. Am Anfang findet sie das noch lustig, findet ihn einfach tollpatschig, aber dann merkt sie auch selbst, dass da offensichtlich irgendein perfides Spiel läuft und dass sie veralbert wird, erkennt aber noch nicht so wirklich die Gefahr. Und da muss ich mal sagen, das muss man erstmal schaffen, ne? Als Drehbuchautor A, das zu schreiben, so eine sehr subtile Entwicklung zu schreiben und B, dann das so zu inszenieren, dass du da wirklich ganz seicht reinkommst und als Zuschauer genau wie sie auch im Film erst nach und nach merkst, irgendwie, was macht er da? Und dann besteht er auf diese Eier und warum, das sind alles so ganz kleine Grenzüberschreitungen, wo du dann eigentlich noch sagen könntest, ja, irgendwie hat er vielleicht kein Gefühl für soziale Interaktion oder so, aber und dann kommst du nach und nach, wird die Daumenschraube so angedreht und du merkst dann irgendwann, au, scheiße, das wird richtig unangenehm jetzt. Und dann ist auch tatsächlich der Moment erreicht, wo der Film unangenehm wird. Ja. Also schon bevor der Terror anfängt, wird der Film unangenehm und er hört dann auch nicht mehr auf, unangenehm zu sein. Ja. Hervorragend übrigens gespielt von den beiden, die Paul und Peter verkörpern. Das, um die Namen auch noch mal kurz zu nennen, das sind Arno Frisch und Frank Gehring. Arno Frisch, gerade mit Arno Frisch hat Michael Haneke auch vorher schon zusammengearbeitet in Bennys Video, als Arno Frisch noch ganz jung war und da auch sehr den psychopathisch veranlagten Jungen gespielt hat als Kind und das auch ganz, ganz hervorragend gemacht hat. Und das ist eigentlich so, du hast das Gefühl, der Film geht jetzt in eine bestimmte Richtung. Hier wird Gewalt gezeigt, der über eine Familie kommt. Und diese Gewalt wird tatsächlich realistisch dargestellt, sodass sie unangenehm ist, dass die Zuschauer damit konfrontiert werden, wie unangenehm Gewalt eigentlich ist und halt nicht so wie im klassischen Horrorfilm. Aber das ist natürlich ja nicht alles, was der Film macht. Mhm. Und das ist das, was ich auch meinte mit den Genresprüngen. Der Film will ja offensichtlich zwei Dinge tun. Er will einmal einen Film zeigen, einen Gewaltfilm, in dem die Gewalt maximal unangenehm ist. Dann will er aber gleichzeitig einen Film zeigen, der eine Satire ist auf den Horrorfilm und auf das Medium. Und das macht er eben, indem er radikal die vierte Wand durchbricht. Nicht oft. Aber es ist auch keine Satire, über die man lachen kann. Nee, es ist keine Satire, über die man lachen kann. Das ist die Frage, will der Film, dass wir darüber lachen? Wenn er will, dass man darüber lacht, dann scheitert er natürlich. Ja, also ich find's wahnsinnig creepy, weil wie er das erste Mal die vierte Wand durchbricht. Es ist wirklich super ausgewählt, ein großartiger Moment dafür. Sie sucht den Hund, von dem wir als Zuschauer ahnen, dass er ihn erschlagen hat. Also der, wie heißt er nicht Peter, sondern Der andere? Ja, wie heißt der? Paul. Paul, da heißen die auch noch Peter und Paul, weißt du, sind so. Oh. Aber er nennt ihn übrigens zwischendurch dann Tom, ne? Das ist tatsächlich, als Paul dazukommt, fängt er an, Peter plötzlich Tom zu nennen. Und dann nachher nennt er ihn wieder Peter. Es ist nicht ganz klar, wo dieser Wechsel herkommt. Er nennt ihn auch irgendwann Jerry zwischendurch und sie nennen sich auch irgendwann mal Beavis und Butthead. Ja, genau. Na, es kommt von Tom und Jerry, oder? Genau. Einfach. Aber als sie nach dem Hund sucht, und wir schon wissen, okay, der ist ja erschlagen worden. Und er guckt ihr amüsiert dabei zu, wie sie sucht und sagt so noch ganz zynisch von außen, warm, kalt, kalt, warm, wie man das so macht mit Kindern, wenn sie was suchen. Und dreht sich dann einmal zur Kamera um und guckt in die Kamera und zwinkert uns verschwörerisch zu. Ja, fröhlich verschwörerisch. Oh. Hey, ihr habt doch Spaß daran. 30. Minute. Wow. Es ist einer von ein paar Brüchen mit der vierten Wand. Das sind tatsächlich nicht viele. Wir haben den in der 30. Minute, das ist der erste. Mhm. Dann haben wir in der 42. Minute, wenn die Familie mittlerweile wirklich gefangen genommen ist und dann klar ist, die wollen sie töten und sagt, wir wetten, dass ihr in 12 Stunden alle drei tot seid. Mhm. Dann guckt er wieder in die Kamera, das ist dann so 40. Minute und er fragt uns, na, was denken Sie? Mhm. Sie sind doch auf Ihrer Seite. Auf wen wetten Sie? Das ist der zweite Bruch der vierten Wand. Ja. Der dritte ist ein bisschen weniger spektakulär. Das ist dann dauert es tatsächlich relativ lange, in der 90. Minute, wenn er die, wenn Susanne geknebelt ist, sagt er, wird ihr Knebel gelöst von Tom, von Peter, mit den Worten, Stummeleien unspektakulär, wir wollen doch dem Publikum etwas bieten. Mhm. Natürlich ganz klar auch wieder Richtung uns. Mhm. Dann gibt es den vierten, das ist in der 95. Minute, wenn er sagt, wir sind doch noch unter Spielfilmlänge. Ist Ihnen schon genug? Sie wollen doch ein richtiges Ende mit plausibler Entwicklung, oder? Auch wieder in unsere Richtung. Und der fünfte ist in der 100. Minute mit der Fernbedienung. Und der sechste ist im Schlussbild, wenn der Blick vom Anfang wieder gespiegelt wird und er wieder zu uns guckt. Das sind also sechs Brüche insgesamt mit der vierten Wand. Mhm. Oder sechs, nicht mal Brüche mit der vierten Wand, sechs selbstreferenzielle Momente. Das ist alles. Aber die sind super platziert. Und die sind so pervers, weil du als Zuschauer, dann denkst du, kommst dir richtig schmutzig vor, weil du einfach reingezogen wirst und Mittäter irgendwie wirst und dann. Na, komm, machst du mit. Wir sind hier fröhlich dabei. Du willst doch, dass es unterhaltsam ist und so. Der Film macht keinen Hehl daraus, dass die beiden Killer das machen zu unserem Vergnügen. Ja. Dass wir Spaß haben, dass wir gethrillt sind. Mhm. Sie sind sich auch bewusst, dass wir nicht auf ihrer Seite sind, sondern auf der Seite der Opfer. Mhm. Aber die Opfer sind eigentlich auch nur die Opfer, weil wir da sind. Sie machen das für das Publikum. Ah, Mann. Was will uns Haneke damit sagen? Ja. Ihm wurde ja viel vorgeworfen, dass es total moralistisch wäre, was er da macht. Und zwar auch, dass es ein bisschen heuchlerisch moralistisch wäre oder sogar bigott, weil er natürlich die Rolle des Mediums komplett ausklammert. Er sagt nicht, oder seine eigene Rolle. Hm. Die Filmmacher sind nicht die Schuldigen. Sondern die Schuldigen sind die Zuschauer. Ja, weißt du? Brauchst du? Der Film klagt uns an, ja. Aber er klagt sich nicht selbst an. Er reflektiert sich nicht selbst. Er reflektiert nur unsere Rolle. Ja, aber du musst ja den Zugang zum Zuschauer kriegen. Du musst ihn ja direkt kriegen. Und wenn du dann den Filmemacher dazwischen schaltest, dann verliert das an Wirkung. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es hat natürlich so ein, es hat natürlich so was Selbstgerechtes, ne? Ja, gut. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Haneke relativ viel so selbstgerecht ist. Ja. Also, weil ich, wenn ich an Bennys Video zurückdenke, ich habe es auch echt lange nicht gesehen, aber oder wenn ich an Caché oder wie der heißt, der ist ja auch krass und der hat aber auch so irgendwie so, weiß ich nicht, der Unterton ist irgendwie, ist der schon so ein bisschen da immer, aber mich stört es nicht so sehr. Und es waren ja tatsächlich die drei großen Filme von Haneke, die das Medium referieren. In allen drei Filmen geht es irgendwie darum, welche Rolle spielen Medien bei der Gewalt. In Bennys Video wird ein Kind zum Mörder, weil es Gewaltvideos konsumiert und weil es Gewaltvideos drehen will. Und in Caché spielen gesendete Videos auch eine ganz große Rolle. Caché kriege ich übrigens auch nicht mehr so wirklich zusammen. Ich auch nicht. Das ist Ich weiß nur, der hatte so eine Lynch-Atmosphäre dadurch, dass er einfach dieses Motiv aus Lost Highway übernimmt, dass ein einfaches Ehepaar plötzlich Videos zugeschickt kriegt, wo nur ihr Haus zu sehen ist und ihre Türschwelle. Ja. Aber das sind so alle drei Filme reflektieren irgendwie, welche Rolle spielt Medialität beim Thema Gewalt. Ultra unangenehm. Ja, und Funny Games macht das am radikalsten. Funny Games macht das tatsächlich am konsequentesten und ja, am unangenehmsten. Ja, womit wir vielleicht, ganz organisch sogar diesmal bei unserer Top 3 wären. Das sind wir. Jingle. Yeah. Unsere Liste. So, Top 3, die unangenehmsten Filme oder Filmmomente, die uns so einfallen. Müssen wir die Filme dazu mögen? Oder nein, ist es, ich habe definitiv Filme dabei, die ich nicht mag und die ich auch nicht mag, weil sie unangenehm sind. Und teilweise auch Filme, die unabsichtlich was Unangenehmes haben. Also so Rassismuszeug? Ja, tatsächlich. Das ist das richtige Wort für eine meiner Honorable, beziehungsweise in diesem Fall Dishonorable Mentions. Ja, okay. Ja. Zwei Stück habe ich, zwei Dishonorable Mentions. Her damit. Und beide sind politisch extrem schwierig. Der erste ganz radikal, nicht ohne meine Tochter, aus dem Jahr 1991. Ja. Ein amerikanischer Film, der die Verfilmung einer Autobiografie ist von Betty Moody. Und zwar ist sie mit ihrem Mann in den 80ern, glaube ich, in den Iran gezogen. Und er war iranischer Herkunft, sie ist Amerikanerin. Und da wird sie dann unterdrückt und ihre Tochter wird von ihr ferngehalten und sie muss sich mehr und mehr dem Bild der muslimischen Hausfrau fügen und irgendwann wird es ihr zu viel und sie hat dann auch Angst, dass ihr was angetan werden könnte, weil der Mann auch gewalttätig ist und sie hat Angst, dass ihrer Tochter was angetan werden könnte oder dass ihre Tochter ihr komplett weggenommen wird. Und dann flieht sie mit ihr gemeinsam in die USA. Und dieser Film steckt so voller anti-islamischer Stereotype und ist gleichzeitig so ein krasses amerikanisches Propagandawerk, weil sie es ist wirklich dieses Bild am Schluss, wenn sie die amerikanische Flagge sieht, die auch noch wunderbar perfekt im Wind weht, weiß sie hat jetzt die Freiheit erreicht. Und natürlich gibt's im Iran und in anderen aschaischen muslimischen Gesellschaften gibt's sehr viel Unterdrückung der Frau und so weiter. Aber das wird in diesem Film derart penetrant mit so einer krassen Keule draufgehauen und es werden so viele rassistische Stereotype bedient, dass es ab einem gewissen Punkt einfach unangenehm wird. Vor allem, wenn man den Hintergrund kennt, dass der Mann, der in dem Roman dargestellt wird, der hat sehr stark auch versucht, gegen den Roman zu kämpfen, hat gesagt, hey, diese Autobiografie, die entspricht nicht der Wahrheit, das ist alles ganz anders gelaufen und man weiß natürlich nicht, was der Realität entspricht und ich glaube, sehr viel, was sie geschrieben hat, stimmt auch. Ja. Aber das Schlimme ist halt auch, was Hollywood draus gemacht hat. Und das ist einfach mal so ein extrem patriotischer bis nationalistischer von rassistischen Vorurteilen und ethnischen Stereotypen durchsetzter Film, der wirklich ab einem gewissen Punkt einfach unangenehm wird, weil es ein ideologisches Werk ist. Okay. Ja gut, sowas gibt es ja auch nun aus so Nazi-Zeiten und so, ne, so unangenehme Sachen, die man sich einfach nicht mehr angucken kann, weil man einfach die ganze Zeit denkt, ach du Scheiße, was da alles propagiert wird und was da dranhängt und wem wo das alles hingeführt hat und so. Ich hätte dann die andere Richtung als Honorable Mention, leg dich nicht mit Zorn an, den ich wirklich sehr unangenehm fand zu gucken. Der war doch witzig. Naja. Auch der Wunsch einer Zuschauerin, die haben wir, einer Zuhörerin, wir sollten nicht von Zuschauern sprechen, wenn wir einen Podcast machen. Nein, sie gucken sich dabei das Handy an, ich sag's dir. Der Wunsch einer Zuhörerin, den wir vor einiger Zeit besprochen haben und Johannes war nicht sehr glücklich mit dieser Wahl. Aber auch unangenehm, aber auf eine gute Art und Weise ist dann wieder Borat. Ja, stimmt. Borat ist wirklich unangenehm teilweise. Oh ja. Ja, aber eben auf eine gute Art und Weise, weil du am Ende irgendwie wirklich du hast einen Mehrwert davon und du weißt, es ist einfach ein Gesellschaftsbild. Wenn auch ein unangenehm ist, aber naja, so ist das halt. Ja. Die habe ich nicht mit reingenommen in meine Liste, warum auch immer, keine Ahnung. Aber das wären so, ja. Ich habe noch eine Dishonorable Mention. Erzähl mal. Auch aus der politischen Ecke. Mit eigentlich, ich gehe davon aus, dass der Macher Geoffrey White die besten Intentionen bei diesem Film hatte. Und er versagt aber total. Und zwar Romper Stomper aus dem Jahr 1992. Ein Film, der Neonazi-Skinheads in Australien, die Geschichte von Neonazi-Skinheads in Australien erzählt, mit einem ganz jungen Russell Crowe. Ich glaube, es war seine erste große Rolle, wenn nicht sogar seine erste Rolle. Wow. Und er versucht natürlich irgendwie diese Subkultur nachvollziehbar zu machen und gleichzeitig ihre Abgründe zu zeigen. Das heißt, er zeigt ihren Alltag geprägt von Gewalt, Alkohol und neonazistischer Propaganda. Mhm. Aber er läuft total in die Falle, dass er irgendwann, und das merkt man diesem Film an, er ist irgendwann total fasziniert von dieser Welt. Und ganz vieles, was er zeigt, zeigt er mit einer sichtlichen Begeisterung für diese Figuren. Obwohl er das, glaube ich, gar nicht will. Bis zu dem Punkt, wo die, sie prügeln halt die ganze Zeit auf Ausländern rum. Und dann wird auch teilweise zurückgeschlagen und dann gibt es, in Australien sind es ja vor allem asiatische Einwanderer auch. Und die werden dann aber auch so als identitätslose Masse gezeigt, fast wie so im Actionfilm, dass die Skinheads, die wir kennengelernt haben, deren Motiv wir verstehen, plötzlich konfrontiert wird, wirklich mit einer Horde von Asiaten, die sie dann verprügeln. Und okay. Es ist fast so wie in einem klassischen Actionfilm, wo der Held gegen ganz viele gesichtslose Bösewichte kämpft. Und diese Atmosphäre kommt in dem Film irgendwann auf. Und der Film will das nicht. Ich glaube dem Film, dass er das nicht will. Der Film will kein Propagandawerk sein für Neonazis. Der Film will zeigen, hey, Neonazis sind scheiße. Ja. Aber er scheitert darin total. Oh, fuck. Weil er zu sehr von seiner Action begeistert ist und zu sehr von der Dynamik dieser Welt begeistert ist. Und dadurch wird das zum total unangenehmen Werk, weil man einfach merkt, diesen Film gucken 14-jährige Teens und denken, oh ja, irgendwie ist es schon geil. Oh, so ein Hakenkreuz-Tattoo. Oh, nee, shit. Okay, verstehe, was du meinst. Okay, mach mal deinen Platz 3. Mein Platz 3. Keine Dishonorable Mention, sondern eine Honorable Mention, sondern einfach mein Platz 3. Ein wirklich, wirklich guter Film, ein wirklich, wirklich schwer zu konsumierender Film. Gammo aus dem Jahr 1997. Ein amerikanischer Independent-Film und Budget 1,3 Millionen, also gar nicht so low-low-budget, der einen Vorort zeigt von Ohio, in dem es ist White Trash in Filmform gegossen. Wir sehen Menschen, die ein wirklich schwieriges Leben haben, das geprägt ist von Drogen, von Gewalt, von Alkohol, von Schmutz und Perversion. Und wir sehen einfach Figuren, die sich in dieser Welt bewegen. Und es sind unglaublich dreckige Bilder, schmutzige Bilder. Es ist ein unglaublich schmutziges Leben. Es ist ein verwahrlostes Leben. Der Film ist irgendwie so ein bisschen zeitlos, aber man hat teilweise das Gefühl, man befindet sich in so einer Art Postapokalypse. Okay. Aber es ist eigentlich nur einfach nur heruntergekommene, vergessene amerikanische Vorstadt. Und es führt auch zu nichts. Es werden einfach Episoden gezeigt. Und wir sehen Menschen, die dahin vegetieren. Und das ist ein wirklich, wirklich starker Film und gleichzeitig ein wirklich, wirklich schwieriger Film, der irgendwie, der so dreckig ist und so hässlich, dass man ihn kaum genießen kann. Und trotzdem hat er eine ganz eigene Poesie. Okay. Toller Film, kann ich nur empfehlen, aber robuster Magen und man sollte auf einiges gefasst sein. Man muss damit klarkommen, was man da sieht. Okay. Meine Nummer 3, Gammo 1997. Ich hätte auf meinem Platz 3 Andalusischer Hund. Der Andalusische Hund. Ja. Wo das mit dem Auge. Von wann ist der Film? 20ern, 30ern? Ende der 20er vielleicht? Wo 29 ist 29, ja. Wo dieser Frau einfach mit einer Rasierklinge das Auge aufgeschnitten wird. Und das ist so gut gemacht, selbst heute noch, also 1929 haben sie es irgendwie hingekriegt, mir im Jahr 2021 radikale Nahaufnahme auf den Augapfel und wir sehen, wie das Rasiermesser direkt durchschneidet und sogar noch so Flüssigkeit rauskommt, ja, genau. So aufploppt. Yeah. Das ist wirklich, wirklich eine der unangenehmsten Szenen, die ich je im Film sehen musste. Von Louis Buñuel und Salvador Dalí. Und Dalí, genau. Louis Buñuel, der sich dann aufgemacht hat, unglaublich viele tolle, surrealistische Filme zu drehen. Ist ja ein bisschen schade, dass das Kino des Surrealismus so ein bisschen untergegangen ist in den 80ern. Ich liebe diese Filme. Ich glaube, wir müssen mal auf unsere Liste dem nächsten Surrealismus-Werk packen. Ich glaube auch. Obwohl ich bei von The Fall auch schon fast genug hatte. Also. Aber The Fall war ja alles noch klar geordnet. Ja, naja. Nee, wenn ich Surrealismus reinpacken will, dann muss es so richtig abgehen. Dann sowas so Jodorowsky, wo du das Gefühl hast, du siehst einfach nur 2 Stunden einen einzigen Drogenrausch. Wie war das mit dieser, eine Taube saß auf einer Bank und dachte über das Leben nach oder sowas? Ich weiß nicht ganz genau. Der skandinavische Regisseur? Ja, genau. Ja, den könnten wir auch. Vielleicht müssen wir den mal gucken. Der wäre auch spannend, auf jeden Fall, ja. Ja, weil den hast du noch nicht gesehen, ne? Ich habe von dem einen Film gesehen, aber ich muss jetzt selbst nochmal suchen. War das das jüngste Gewitter? Ich weiß nicht, ich bringe bei sowas die Filme dann irgendwann durcheinander, wenn die so ähnlich sind. Bei Buñuel habe ich auch mal Schwierigkeiten zu sagen, welcher Film ist, weil wenn die Filme oft so episodisch sind und gleichzeitig so surreal da noch. Ja. Ja, aber auf jeden Fall. Mhm. So, stimmt. Und das surreale Kino ist offensichtlich nicht ganz tot, weil die Filme sind noch relativ jung. Relativ jung, genau. Okay, Schöne Nummer 3. Schöne Nummer 3. Mach du mal deine 2. Meine 2 ist wieder eher so ein Dishonorable-Film. Und zwar Inside aus dem Jahr 2007, ein französischer Horrorfilm. Mhm. Zu der Zeit rausgekommen, als zum einen diesen New French Extremity total en vogue war. Wir hatten Klimax. Genau, wir hatten Klimax von Gaspar Noé. Und in dieser New French Extremity hat sich dieses zweite Subgenre entwickelt, so eine Art Nouvelle Vague des französischen Horrorfilms. Und es sind sehr viele Horrorfilme rausgekommen, die alle sehr ähnlich waren und vor allem sehr brutal. Und ich kann wirklich viel ab, was Horror betrifft. Aber Inside war ein Film, der mich wirklich wütend gemacht hat, weil er so exploitativ mit Gewalt umgeht. Und zwar geht's um eine schwangere Frau, die von einem unbekannten Killer in ihrer Wohnung bedroht wird. Und der jagt sie und sie versucht zu entkommen. Mhm. Und was an diesem Film wirklich krass ist, ist, dass immer wieder, wenn sie stürzt, wenn sie geschlagen wird oder so, sehen wir Röntgenaufnahmen von ihrem Bauch, das Innere, das Baby, das rumgeschleudert wird in ihrer Gebärmutter und entsprechend mitleidet. Okay. Und das war unglaublich unangenehm inszeniert, einfach weil sie war hochschwanger, wir sehen halt ein Baby kurz vor der Geburt, das malträtiert wird im Bauch seiner Mutter. Und es waren unschöne Gewaltszenen und es war vor allem auch unangenehm, weil man das Gefühl hatte, der Film nutzt das wirklich klassisch exploitativ, um Spannung zu erzeugen. Aber bei mir hat er einfach nur Widerwillen erzeugt. Also kein Film, für den ich eine Empfehlung aussprechen kann, einfach weil ich es wirklich unangenehm fand, wie er mit der Gewalt umgegangen ist und vor allem mit der Gewalt gegen ein Baby, das noch im Mutterleib ist. Okay, mein Platz 2 wäre Black Swan. Oh, ja. Es gibt da dieses, also alleine, wie sie ihre Flügel, wie ihre Federn wachsen, sie reißte sich auch irgendwann aus, glaube ich. Und das irgendwie, es gab so echt ein paar Momente in dem Film. So Body-Horror-Momente. Ja, so. Was ich nicht erwartet habe von dem Film. Ich bin da reingegangen ins Kino. Ich glaube, wann ist der Film rausgekommen? Ich habe noch deutlich mehr Verbindung zur Ballettschule gehabt. Ich war ja auf der Artistenschule und der Ballettschule. Und 2010, wir waren zusammen im Kino. Ich glaube, wir waren zusammen im Kino, ja, genau. Und da hatte ich meine Verbindung noch stärker. Das ist hat sich ein bisschen gelegt inzwischen, aber damals habe ich mehr, weiß nicht, so Ballett und ach schön und so erwartet und dann kam da so ein krasser Horror bei raus und das war, der Film war gut, ne? Also vor allem auch technisch wahnsinnig spannend gemacht und wahnsinnig gut, weil die auch diese Spiegel überall und dann mussten sie die Kamera irgendwie rausretuschieren und das hat ganz krasse Bildkompositionen erzeugt. Aber es waren einfach unglaublich unangenehme Momente dabei. Darren Aronofsky, zu dem ich, glaube ich, jetzt nichts weiter sagen darf, sonst nehme ich deinen Platz 1 vorweg. Nee. Nicht? Okay. Nee. Darren Aronofsky, der ja wirklich gut drin ist, Pathos mit unangenehmen Bildern zu verknüpfen. Ja. Also Mother habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Einer seiner jüngsten Filme, Mother, war ziemlich unangenehm, aber tatsächlich finde ich, der unangenehmste Film, der das macht von ihm, ist immer noch Requiem for Dream, wo er zeigt, wie junge Heroinabhängige mehr und mehr abgleiten und dann in teilweise wirklich brutalen Montagen zeigt er, wie eine Frau bei so einer Sexshow mitmacht, um das Geld für ihr Heroin zu bringen, während ihrem Freund der Arm abgesägt wird, weil er eine Blutvergiftung hat. Und das war ein wirklich übler Film. Und gleichzeitig die Elektroschocks gegen seine Mutter, die tablettenabhängig war und dadurch den Verstand verloren hat. Aus dem Jahr 2000, krasser Film. Habe ich gar nicht dran gedacht bei der Liste, aber Darren Aronofsky ist für sowas immer ganz gut. Mhm, ja. Nee, Requiem for a Dream habe ich einfach nicht mehr gut genug im Kopf gehabt. Habe ich gut genug verdrängt, was da alles passiert ist. Danke für die Erinnerung. Das war wirklich ein krasser Regisseur, krasser Film. Ja. Dein Platz 1? Mein Platz 1. Wir haben vor kurzem über ihn gesprochen. Lars von Trier. Und zwar Dancer in the Dark. Oh. Weil, ich meine, es ist ein Musical. Es gibt keine radikale Gewaltdarstellung. Ja. Aber es ist einfach mal 140 Minuten in Musical-Form gegossenes Leid. Von Anfang bis Ende. Ich habe den Film geliebt. Ich liebe ihn auch. Und wir sehen Björk leiden. Ja. Wenn du eine Zusammenfassung für diesen Film haben willst, Björk leidet 140 Minuten lang und wird dann umgebracht. Mhm. Das ist der Film. Und dazwischen dann diese kitschigen Musical-Momente, wo sie immer von mehr träumt und immer die Hoffnung nicht aufgibt, aber es wird immer schlimmer und es wird immer schlimmer und schlimmer und es hört einfach nicht auf, schlimm zu werden. Und du sitzt einfach, also wenn ein Film Depressionen induzieren kann, dann ist es dieser Film. Dance in the Dark von Lars von Trier, mein Platz 1. Aber auch wirklich tolle Musiknummern, muss man schon wirklich sagen. Es ist unglaublich. Großartiges Musical, großartiges Drama. Und ich glaube, dass Björk zu Recht nicht mehr mit Lars von Trier zusammenarbeiten will. Es muss wirklich schlimm gewesen sein, aber nein. Warte mal. Ist kein witziges Thema, weil ich glaube, Björk hat gegen Lars von Trier Missbrauchsvorwürfe. Auch das noch? Ich glaube ja. Ach du Scheiße, das wäre jetzt wirklich krass. Was, Björk? Ah ja, ja. Ja, Björk hat über Missbrauch bei einem Dreh gesprochen. Fuck. Und zumindest, ich glaube, sie hat keinen Namen genannt und dann hat, was die Presse halt macht, hat sich dann halt versucht zusammenzureimen, wer gemeint sein könnte. Mhm. Und hat gesagt, das ist Lars von Trier, der wiederum sich auch zu den Vorwürfen geäußert hat und sagt, dass das nicht stimmt, was sie gesagt hat. Also ich weiß es nur so vom drüberhören. Ich weiß nicht genau, was sie ihm vorgeworfen hat und was er dazu gesagt hat, aber okay. Ich glaube, Lars von Trier ist auch ein Mensch, mit dem man nicht unbedingt zusammenarbeiten will. Ja. Auch wenn es tatsächlich Gegenstimmen gab. Es gab einige Leute, die haben gesagt, sie waren überrascht, wie cool er war. Na, zum Beispiel Melancholia, da hat sie ja gesagt, wie heißt sie, ich habe ihren Namen gerade nicht parat. Kirsten Dunst. Die hatte gesagt, dass sie Angst davor hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann aber gedacht hat, ja, der ist super, super Typ. Also, ne, es gibt halt dann irgendwie, ja, von allen Seiten was. Und ich glaube, er eignet sich halt auch wirklich sehr, um da Legendenbildung in eine negative Richtung zu betreiben, weil er halt auch sehr gerne mal provoziert und sehr gerne mal Sachen sagt wie, ich bin ein Nazi, um seinen Film zu in die Gespräche zu bringen. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß nicht. Ich liebe seine Filme, aber ich glaube, Lars von Trier ist kein sympathischer Mensch. Ja. Jedes Mal, wenn ich ihn in Pressekonferenzen sehe, denke ich, uff, wie kann jemand, der so dummes Zeug redet, so kluge Filme machen? Das ist krass, ne? Das ist schon komisch. Also gerade diese Nazi-Geschichte auch in Cannes, als er da angefangen hat, über Israel und die Juden zu reden. Und da denkst du, oh Mann, halt lieber die Fresse, bitte. Ja, halt die Fresse und mach Filme. Ja. Ach, naja. Ja, mein Platz 1 ist auch Lars von Trier, aber Antichrist. Ja, total nachvollziehbar. Das war der Film, der einfach wirklich am meisten Ekel und ich habe wirklich 5 Minuten Pause gebraucht, um mich hinzulegen und durchzuatmen und einfach ein paar Mal zu schlucken und zu sagen, okay, jetzt können wir wieder weiter gucken. Diese zwei krassen Gewaltszenen am Ende vor allem, ne? Ja, genau. Wo sie ihm einmal die Hoden zerschlägt und ihn dann Blut ejakulieren lässt. Ja, ich glaube, das war die Stelle. Oh Gott, nein. Jetzt kommt es gerade wieder. Dabei ist die andere Stelle noch viel schlimmer, wenn sie sich da mit der Schere die Klitoris abschneidet. Und Lars von Trier hält halt drauf mit der Kamera. Warum? Bei beiden Szenen. Lars von Triers Kamera, im Gegensatz zu Funny Games, der Gewalt nicht zeigt, Lars von Triers Kamera verschweigt nichts. Ja. Der Film startet ja schon mit einer expliziten Sexszene und das ist tatsächlich, ja. Es war ja dieses zu dem Dogma-Manifest, das Trier in den 90ern geschrieben hat, gehörte ja auch, dass sowohl Sex als auch Gewalt, wenn sie dargestellt werden, echt sein müssen. Also der schwierige Mann, der großartige Filme gemacht hat. Ja, scheiße. Aber Antichrist mochtest du, oder? Ich fand ihn gut, den Film, ja. Aber es war dann schon wirklich einfach. Oh. Ja. Ich glaube, Antichrist ist tatsächlich mein liebster Lars von Trier-Film. Okay. Und ich teile jedes Wort, was du gerade gesagt hast. Der Film ist teilweise einfach wirklich unangenehm. Na gut. Zurück zu Funny Games. Durchatmen und wieder zurück zum... Genau, durchatmen. Und jetzt reden wir über die Gewalt in Funny Games. Fuck. Er ist wirklich, also ich muss schon sagen, dass er den meisten Filmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, nichts nachsteht in den Unangenehmen. Du bist halt wirklich die ganze Zeit von Anfang bis Ende dreht sich dir entweder der Magen um oder du hast ein Herzflimmern oder also es ist so, fuck. Du willst eigentlich weg die ganze Zeit. Also es ist ein total unangenehmer Film. Ich will nochmal ganz kurz auf diese Genres zu sprechen kommen. Was macht der Film? Also er zeigt zum einen eben, er ist ein Torture-Porn oder Terrorfilm. Ja. So wie es die in den 70ern gab mit Folter und Gewalt und so weiter und wie es dann später nochmal gab. Aber ohne, dass man es sieht. Ohne, dass man es sieht, aber vor allem die unangenehmen Seiten der Gewalt herauskehrend. Ja. Das machen diese Filme halt nicht. Die haben Gewalt erzeugt, Gewalt benutzt, um Spannung zu erzeugen oder auf eine ganz perverse Art zu unterhalten. Das macht er nicht. Er zeigt einfach die unangenehmen Seiten von Gewalt. Das heißt, er ist ein Terrorfilm, der unangenehme Seiten will. Ja. Aber mit diesen selbstreferenziellen Momenten ist er halt auch eine Satire. Er hat diese satirischen Momente. Wenn, also ganz, ganz krass in der Rückspulszene, die ja irgendwie nochmal so einmal so ein komplett surreales Moment reinbringt, wenn sie es denn endlich schaffen, wenn Susanne es endlich schafft, das Gewehr zu greifen und einen von den Angreifern niederzuschießen und diese Katharsis und diese Freude und sie hat es geschafft und dann greift sich der andere Wichser die Fernbedienung, spult einfach zurück und zwar wirklich, er nimmt einfach eine Fernsehfernbedienung, die da rumliegt, drückt auf den Rückspulknopf, der Film läuft zurück bis zu der Stelle, kurz bevor sie zum Gewehr greift, sie versucht wieder zum Gewehr zu greifen, er ist natürlich gewarnt, hält das Gewehr fest, Fehler. Ja. Deswegen, und es geht weiter. Es wird uns weggenommen. Wir werden gar nicht rausgerissen aus dem Film. Irgendwie schafft es der Film, dass ich nicht einen Schritt zurück mache und sage, ach, ha, und ich gucke ja einen Film und so. Ich bin sofort wieder drin. Ich wurde damals total rausgerissen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Echt, ja? Und deswegen kann ich mich so gut an diese Szene erinnern, weil ich damals. Also damals war es für mich so der Gedanke, oh krass, jetzt ist der Film zum Meisterwerk geworden. Ich war halt süßer 18 wahrscheinlich. Ja. Und ich habe nachts im Bett gelegen und diesen Film geguckt und so halt verschlafen. Wow. Fuck. Und ich dachte für einen Moment, es wäre irgendwas kaputt. Weil das halten wirklich so plötzlich dieses Einfrieren des Bildes, das Bild friert dann ja auch wirklich ein. Und dann sind die Geräusche, du musst dir vorstellen, wie so ein 18-Jähriger nachts um 12 da liegt und so halb verschlafen. Vielleicht hatte ich auch was getrunken, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Diese Szene guckt und dann das plötzlich passiert. Okay. Und so das was Andy Kaufman erreichen wollte mit seinen Witzen, dass das Publikum denkt, der Fernseher ist kaputt und auf den Fernseher haut. Ja. Das Gefühl hatte ich da für einen kurzen Moment. Deswegen hat mich diese Szene voll erwischt. Geil. Und komplett rausgerissen. Ah, okay. Ja, mich hat sie nicht, vielleicht weil ich auch wusste, ich irgendwo im Hinterstübchen war mir wahrscheinlich bewusst, dass es diese Szene gibt. Obwohl ich den Film wirklich extrem lange nicht gesehen habe und schon wieder völlig vergessen hatte, was eigentlich alles passiert. Und jetzt sehe ich halt in dieser Szene und auch in dem, wenn er mit uns spricht, sehe ich einen schwarzen Humor durchblitzen. Ja, das auf jeden Fall. Der mich nicht zum Lachen oder zum Schmunzeln bringt, aber der Film ist irgendwie in dem Moment auch eine Satire auf den Horrorfilm. Und auf vor allem auf Zuschauer in einem Horrorfilm. Ja. Und das ist eben das dritte Genre, was er aufmacht. Er ist eine moralische Anklage gegen uns. Er greift uns an. Und er macht dieses satirische Moment auch auf, als er dann eben darüber spricht, warum die beiden das machen. Ja. Er redet ja über Dicky, darüber, was er für eine schwierige, was für eine schwierige Vergangenheit er hat und so. Und dann lässt er halt irgendwie, macht er einmal das Tor auf zu dieser Wohlstandslangeweile. Ja. Und das ist halt auch ein satirischer Ansatz, ne? Dass man sagt, okay, Gesellschaftssatire, wo sind wir hier gelandet? Was, warum machen die das? Welche Motivation? So ein bisschen der Joker. Ja, das sind total die Fake-Erklärungen, ne? Ja, ja. Er fängt an mit, dass er in schweren Verhältnissen groß geworden ist, dann sagt er, dass er missbraucht wurde und seine Mutter hat sich scheiden lassen, nein, sein Vater hat sich scheiden lassen. Es kommen so ein paar Fake-Erklärungen und dann am Schluss landet er halt bei dieser Wohlstandslangeweile, aber das ist genauso Fake-Erklärung. Es ist irgendwie klar, der Vater sagt dann ja auch, ist ja gut, ich hab's kapiert. Mhm. Er hat's kapiert. Ja, die schweben die ganze Zeit so drüber über allem. Ja. So. Naja, ich glaube, wenn man den Film befragen würde, würde er sagen, das sind die Avatare, die ihr geschaffen habt, um jetzt eure Unterhaltung zu haben. Uiuiui. Also, und das ist, glaube ich, also ich mag den Film total, um das gleich zu sagen, aber ich finde schon, man kann diesem Film einen gewissen Moralismus vorwerfen, der nicht so selbstreflektiert ist, weil er sich halt gegen die Zuschauer richtet. Der Film ist eine Anklage gegen das Publikum. Er ist eine Publikumsbeschimpfung, ohne sich mit seiner eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Aber er ist ja auch. Und Haneke klingt fast wie Handke, ne? Ach Gott. Meine Güte. Aber dafür ist die Zuschauerbeschimpfung dann doch nicht offensiv genug, als dass ich das für ein Problem halte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wenn er das jetzt offensiv ganz explizit machen würde, dann würde ich sagen, ja, ein bisschen Reflexion wäre gut. Aber dadurch, dass er das nur so durch die Hintertür macht und da mal so einen Blick und da mal einen Blick und da einen Kommentar, finde ich es okay. Er ist nicht so überheblich damit. Ja. Für meinen Begriff. Ich bin gerade so still, weil ich nicht weiß, ob er überheblich ist. Ich finde, er bringt so eine gewisse Arroganz mit. Ja. Ich kann sie ihm auch nicht vorwerfen, weil er das einfach zu gut macht und weil es so billig wäre zu sagen, hey, der ist so arrogant, der Film, weil das natürlich davon befreit, darüber zu reden, dass dieser Film ein Angriff auf uns ist und ein Angriff, den wir auch verdient haben als Publikum. Ja. Weil das ist ja tatsächlich, das ist halt wie Gewalt in der Filmlandschaft ganz oft funktioniert. Gewalt ist zur Unterhaltung des Publikums da, egal ob es jetzt um Spannung zu erzeugen ist oder ganz perfide um Humor zu erzeugen, gibt es ja auch mehr als genug. Mhm. Oder eben um so eine Art Katharsis auszulösen, aber die Gewalt ist da für das Publikum. Ja. Ganz kurz einmal den Ausflug zu der Szene, wo darüber diskutiert wird, ob Dicky jetzt wirklich Dicky dick ist, weil er seine Speckröllchen hat und ob sie Speckröllchen hat und sich dann einmal ausziehen soll. Und das war der Moment, wo ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt. 1997, anderer Umgang mit Fleischbeschau von Frauen und so. Wie machen sie das? Dann war ich aber sehr beeindruckt davon, dass er einfach nur gesagt hat, na gucken wir mal, ob sie Speckröllchen hat, hat sie ihren Kleid ausziehen lassen und dann hat er gesagt, nö, gibt's keine, darfst du wieder anziehen. Es gibt kein echtes Fleischbeschau, sondern es gibt genau dieses eine Thema, was einmal angeguckt werden will und dann ist das wieder abgehakt und das fand ich sehr gut. Oh, ist das so eine unangenehme Szene. Aber es ist unglaublich unangenehm. Vor allem, weil er eben, der Vater das dann sagen soll, dass sie sich ausziehen soll und das mit Liebling oder Schatz oder was auch immer. Also eine furchtbare Szene, aber eine von vielen furchtbaren Szenen. Tatsächlich schafft das, diese sexuelle Übergriffigkeit zu zeigen, ohne dass er sie sexualisiert. Also ja, genau das. Es ist so, weil diese Exploitation-Filme machen das ja ganz oft, sie zeigen sexuelle Übergrifflichkeit und dann wird sexualisiert in dem Sinne, dass wir das als Publikum erotisch finden sollen, dass wir jetzt eine nackte Frau sehen. Und wir sehen sie halt nicht nackt. Wir sehen sie nicht nackt. Und das macht er, und er zeigt aber trotzdem, er verharmlost das nicht. Das ist trotzdem ein krass unangenehmer Moment für alle. Ja. Auch so, wo wirklich so die Zeit fast still steht. Auch diese ganze Situation, der Sohn ist unter dem Sack gefangen, hat den Sack über dem Kopf. Mhm. Der Mann wird gezwungen, seine Frau zu bitten, sich auszuziehen. Es ist unfassbar unangenehm. Die Frau muss sich ausziehen vor ihnen. Hm. und weiß nicht, was als nächstes passiert. Das ist eine krasse Szene. Fand ich auch super inszeniert und ja, man kann es immer nur wieder sagen, es ist einfach nur unangenehm und es ist das, was der Film erreichen will. Ja. Die Szene fühlt sich unfassbar schrecklich an. Ja, krass, Mann. Es ist, und ich finde es eben auch deswegen beeindruckend, weil wir es eben nicht sehen. Wir sehen sie wirklich nur halsaufwärts, wie es ihr damit geht und ahnen an ihrer Bewegung, was sie tut. Wir sehen aber ihren Körper nicht, wir sehen nicht, was die anderen sehen. Es ist null Exploitation in der Richtung, sondern es ist nur eine pure Emotion, die wir damit bekommen. Ja. Und das macht Haneke in jeder Minute in diesem Film so, dass er das einfach, dass er sich nicht dafür interessiert, das zu zeigen und dadurch eine Katharsis zu bekommen, sondern einfach wirklich die Spannung aufrechtzuerhalten, indem wir es nicht sehen. Ja. Und das finde ich die beste Variante und die beste Idee, die man als Schauspieler, als Filmemacher in der Richtung haben kann. Ja. Wir kriegen einfach keine Erlösung. Es gibt immer mal wieder diese Momente, wo es so wo es vielleicht das geben könnte. Also direkt darauf kommt ja der Moment, wo der Sohn dann flieht. Also zuerst mal uriniert in seine Hose, was auch so super unangenehm ist, einfach in diesem ganzen Setup. Mhm. Und dann schafft er es zu fliehen. Aber es ist halt auch, es gibt keine Rettung. Sie fangen ihn ein. Ja. Und dann ist diese Szene mit dem Abzählreim. Es ist so krass, wie der Junge dann verschwindet, ne? Und wie diese Verfolgungsjagd dann auch noch, wie er das dann auch schafft, diese wiederum richtig, richtig spannend und richtig gut zu erzählen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich d'accord damit gehe, dass er den Jungen tatsächlich da kriegt. Weil das ist schon ein großes Haus und ein Gelände. Man könnte sich ganz gut irgendwo verstecken. Aber das Kind ist halt auch dumm, wie Kinder halt sind. Und ist nicht besonders klug darin, sich zu verstecken. Aber es hätte also 80% Wahrscheinlichkeit, dass er ihn nicht findet. Ja. Ne, die Ausweglosigkeit von diesem Film gebietet es quasi, dass er den Sohn findet. Ja. Und die gebietet es auch eigentlich, dass er dann, wenn er den Sohn zurückgebracht hat, dass der Sohn dann der Erste ist, der erschossen wird. Ja. Übrigens, ganz schlimm, er erzählt, währenddessen, Paul macht sich Essen, währenddessen macht Tom seinen Abzählreim und er schießt dann einfach und wir hören den Schuss und wir hören Schreien und dann sehen wir das Blut am Fernseher und wir hören Tom und Paul diskutieren und dann sagt Paul, die Luft ist jetzt raus. Was so voll unangenehm ist, weil man weiß, also das ist der Moment, wo man irgendwie realisiert, sie haben wahrscheinlich das Kind erschossen, weil das ist das unschuldige Kind, mit dem fiebert man am ehesten mit. Ja. Und dann, wie sie da so drüber diskutieren, dass das, dass es jetzt eigentlich, dass die Luft jetzt raus ist, dass das das Spannendste war vielleicht, ob das Kind davon kommt wenigstens. Also, was man halt so draufdrücken kann als Interpretation. Das fand ich super unangenehm, eine super krasse Szene, weil einfach, ja, auch diese Bagatellisierung. Genau, diese Bagatellisierung. Du? Und er regt sich drüber auf, dass sein Freund den Falschen erschossen hat, weil man zählt, man erschießt nicht den, auf den man gezeigt hat, sondern den anderen. Mhm. Und das ist, und dann kommt ja auch diese lange Leidtotale danach, wo du schon gesagt hast, wo sie ganz lange da sitzt. Und wir wissen, der Sohn ist tot. Das ist einfach krass. Und das ist vor allem halt krass, weil das komplett die Genre-Regeln untergräbt. Die Kinder werden nicht getötet. Ja. Die Kinder sterben nicht. Aber das hat er ja gleich am Anfang mit dem Hund, der gestorben ist. Ja, genau. Auch schon. Also keine Kinder, keine Hunde ist ja in dem Film sowieso schon am Anfang über Bord geworfen. Ich habe in dem Moment aber auch gedacht, als sie dann weg waren, habe ich dem Film schon abgenommen, dass er dann jetzt die beiden vielleicht leben lässt. Weil ich habe mich echt nicht mehr daran erinnert, was eigentlich dann kommt. Und sie rennt dann los und lässt ihn zurück, weil er sagt, hier komm, ich bin schlecht zu Fuß. Diese banale Essensszene. Ne? Ja. Er ist in der Küche und er föhnt das Telefon, damit er Hilfe rufen kann und ist dabei und beißt dabei zweimal in Baguette. Mhm. Und wir müssen ganz kurz zu dem Remake zu sprechen kommen. Ah ja. Das Remake mit, wo es eben nicht Ulrich Mühe ist, der in das Brot beißt, sondern Tim Roth, der in dem Remake den Ehemann spielt. Ja. Und Haneke hat gesagt, er wollte dieses Remake machen, er wollte in diesem Remake ganz kleine, feine Verbesserungen vornehmen. Und tatsächlich war der Film ja von Anfang an als amerikanischer Film eigentlich geplant. Ja. Und das konnte dann aber Haneke wegen fehlendem Budget nicht umsetzen. Und das kaufe ich ihm total ab. Okay. Das sagt er auch. hat er auch gesagt, als Rechtfertigung für das Remake, das Ding war eigentlich als amerikanischer Film geplant. Und es macht ja auch Sinn, weil es ist ein amerikanisches Thema, weil die Deutschen oder die Österreicher sind jetzt nicht so groß, was Exploitation-Horror und was Terrorfilm betrifft. Das ist ein amerikanisches Genre. Naja, auf jeden Fall war das seine Rechtfertigung dafür. Es war von Anfang an als amerikanischer Film geplant. Deswegen macht es für mich Sinn, 10 Jahre später ein Remake zu machen. Ich will kleine Verbesserungen vornehmen. In dieser Szene, in der George, dann heißt der George im Remake, George in das Brot beißt, spuckt er das Brot wieder aus. Also er beißt rein, aber er kann es nicht runterschlucken. Ja. Das ist eine der Verbesserungen, die Haneke vorgenommen hat. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich glaube, ich finde es im Original stärker, dass er nicht das Brot ausspuckt. Das ist so ein Nitpicking und so ein Detail. Ich habe, während er reingebissen habe, habe ich gedacht, na, kann das schlucken? Geht das? Ja. Und ich hätte es nicht gekonnt und ich glaube, ich hätte als Regisseur, wie Haneke jetzt im Remake, gesagt, er kriegt es nicht hin. Das ist so ein winziges Detail, aber es ist natürlich das, was das Remake betrifft, worüber man nur reden kann, weil das Remake ist tatsächlich fast komplett ein 1:1 Reshot. Ja. Ich habe nicht mehr reingeguckt jetzt für diese Episode, aber ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich den damals gesehen habe, als er rauskam, dachte ich, okay, jetzt muss ich doch nochmal ins Original gucken. Und dann habe ich gedacht, wow, okay, krass, die Filme liegen wirklich dicht aufeinander. Und ich finde das Remake gut übrigens. Also es ist, er hat gut gecastet. Naomi Watts spielt die Susanne, die heißt Anne im Remake. Und Tim Roth spielt den George. Und Michael Pitt und Brady Corbett spielen die Killer. Und ich finde, also die Killer sind im Original für mich überzeugender, weil Arno Frisch und Frank Gehring einfach diese Schüchternheit besser rüberbringen. Ja. Diese krass. Sensibilität. Aha. Fuck. Und diese unangenehme Höflichkeit. Aber ansonsten ist das Remake tatsächlich stark. Und ich glaube, ich kann das Remake auch empfehlen, selbst wenn man das Original gesehen hat, einfach um auch mal ein 1:1 Remake zu sehen, was funktioniert. Ja. Weil auch 1:1 Remakes können voll in die Hose gehen, wie Chris Van Sant mit seinem Psycho-Remake gezeigt hat. Um ein Beispiel zu nennen. Honig im Kopf, habe ich gehört, soll ganz schlimm gewesen sein. Der war schon im Original irgendwie, Es gibt einen Film jüngeren Datums, wo so ein Pärchenabend ist und sie dann ihre Handys tauschen oder so. Und das ist ein französischer Film. Also sie treffen sich zum Abend und sie sagen, okay, jetzt machen wir ein Spiel. Jeder kriegt das Handy von jemand anderem. Und dann passieren natürlich Dinge, dass die Affäre sich meldet solche Sachen. Und davon gibt es ein französisches Original und es wurde ein deutsches Remake gedreht und ich glaube fast, es ist ein Til Schweiger-Film. Ach du Scheiße. Mit Sicherheit, ich weiß aber nicht ganz sicher. Okay. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, noch ein amerikanisches Remake und ich muss einmal kurz gucken. Das perfekte Geheimnis ist von 2019. Es gibt ein Original, das ist ein italienischer Film. Perfetto Sconosciuti, was ich garantiert jetzt falsch ausgesprochen habe, aus dem Jahr 2016. Und der ist 2019 ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen worden, weil er der Film in der Filmgeschichte ist, der die meisten Remakes gekriegt hat. Insgesamt 18 Stück. Es gibt, wie What gesagt, the fuck? Den 18? 18. Es gibt den deutschen Film, der nicht Til Schweiger ist. Es gibt einen griechischen Film, einen spanischen Film, einen türkischen Film, einen französischen Film, einen südkoreanischen, einen ungarischen, einen mexikanischen, einen chinesischen, einen russischen, einen polnischen, einen deutschen, einen armenischen, einen vietnamesischen, einen japanischen, einen tschechoslowakischen, einen israelischen, einen holländischen und einen arabischen. Und es gibt und die Rechte am englischsprachigen Remake wurden 2017 von der Weinstein Company gekauft und sind aber offensichtlich noch nicht gedreht, weil die Weinstein Company ist aus bekannten Gründen dann bankrott gegangen und irgendjemand anderes hat das Ding dann gekauft. Lustigerweise, so viele Remakes und kein amerikanisches. Ich hätte wetten können, dass es auch einen amerikanischen Film gibt. Wow. Okay, ja, das Thema ist natürlich, verführerisch, ne? Da kann man viel mitmachen. Die Frage ist, ob die Filme alle unterschiedliche Dinge damit gemacht haben oder ob alle sich sehr sklavisch an das gehalten haben, was im Original passiert. Und das ist so ein Film, der mich so null interessiert tatsächlich. Also es klingt, deswegen dachte ich auch gleich an Til Schweiger. Es klingt halt relativ generisch, ne? So. Ja, und Also der deutsche Film hat auch ganz schlechte Kritiken gekriegt. Da mit Caroline Herfurth. Ja, das, ich glaube, ich kenne das sogar, den Trailer. Elias Mbarek. Oh ja, okay, mit großen Darstellern. Mhm. Florian David Fitz, Frederik Lau, Jessica Schwarz. Okay, sie haben wirklich einmal so alle Jella Hase. Sie haben tatsächlich komplett mit deutschem Star, mit deutscher Starbesetzung. Mhm. Ist, glaube ich, bei der Kritik komplett durchgefallen. Tja, schade. Wo waren wir vorher, Plor? Funny Games Remake. Ich wollte sagen, es ist sehenswert als 1:1 Remake und es ist spannend auch zu sehen, was Michael Haneke sich im Jahr 2007 Neues hat einfallen lassen. Spoiler, es ist sehr wenig. Okay. Na, was mich ein bisschen wundert, ist eben, dass dann der ganze Zirkus nochmal losgegangen ist in Amerika, weil eigentlich haben wir inzwischen so viel erlebt an Zeug, was in diesem Genre Horrorfilm so passiert ist. Apropos, ist es genremäßig Horrorfilm tatsächlich? Was sagt man denn da ja, dazu? Ja, was ist für ein Genre? Tatsächlich hat unsere Zuhörerin, die das vorgeschlagen hat, ja auch geschrieben, über das Genre wird gestritten. Über das Genre kann man auch gut streiten. Post ist immer so doof, um sich rauszuwinden. Es ist ein selbstreferenzieller Psychothriller vielleicht, ein Terrorfilm, Torture-Porn. Aber Torture-Porn ist es nicht, weil das Porn-Element fehlt. Richtig, genau. Ja. Also Psychothriller finde ich einigermaßen treffend. Er hat halt auch Experimentalfilm-Anleihen. Dadurch, dass er die vierte Wand bricht und diese Rückspulszenen, die er wirklich einmal radikal mit dem Medium aufräumt, hat, aber für einen Experimentalfilm ist er dann halt doch die meiste Zeit über zu geradlinig erzählt. Stimmt. Ja, geradlinig Richtung Tod. Ja, oh Gott. Nein, ich habe dann wirklich gedacht, als die erstmal alleine waren, habe ich gedacht, okay, sie schafft das jetzt und sie geht jetzt los und dann fährt dieses Auto an ihr vorbei und ich denke, ja, natürlich, ich würde mich auch verstecken und dann, ja, natürlich, beim zweiten Auto würde ich mich vielleicht dann doch trauen. Das falsche Auto. Scheiße, Mann. Oh, und ich finde es wieder gut, dass Haneke genau in dem Moment abblendet und die andere Szene reingeht. Und wir nur sehen, wie sie dann halt wieder gefangen genommen zurückgebracht wird. Ja. Ich will nicht sehen, wie sie dann aus dem Auto aussteigen und sie daran wieder einkaschen oder, weißt du, das ist Blödsinn. Übrigens der Moment, wo er fast ein bisschen dem Suspense-Moment des Horrorfilms erliegt, wenn er diesen Golfball reinrollen lässt, als große Antizipation der Killer, die wieder zurückkommen. Gott sei Dank ohne Musik. Mhm. Wäre die Musik drunter, dann wäre es tatsächlich zu sehr dem Genre erlegen und zu sehr fasziniert von diesem Horror. Oh nein, da kommen sie wieder. Ja, sie kommen zurück und dann kommt auch eine tatsächlich die witzigste selbstreferenzielle Szene, wenn Paul noch nicht Schluss machen will und sagt, wir sind doch noch unter Spielfilmlänge nach 95 Minuten. Ja. Ist es Ihnen schon genug? Sie wollen doch ein richtiges Ende mit plausibler Entwicklung, oder? Sehr höflich übrigens, Paul ist sehr höflich. Ja, und dieser österreichische Akzent dann noch dazu. Weißt ja, du? Genau. Ja, mei. Ja, sie wollen doch ein plausibles Ende. Und dann spielen sie die liebende Gattin. Sie darf entscheiden, wer als nächstes stirbt und mit welchem Werkzeug. Sie haben ein Messer und sie haben ein Gewehr. Und das ist die Szene, wo du vorhin gesagt hast, dass sie ja so einfach immer wieder fertig gemacht wurde von dem Regisseur dann auch, dass sie dann einfach nur noch da hängt und nur noch die Worte rauspurzeln lässt aus ihrem Mund. Sie zwingen sie zu beten auf den Knien. Oh, fuck, Mann. Oh. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Es ist wirklich düster und abgefuckt. Und dann dann noch als Höhepunkt davon eben diese Gewehrszene, wo sie es schafft, das Gewehr zu greifen. Ja. Wir haben einen kurzen Moment der Katharsis, weil sie es schafft, den Bösewicht zu erschießen. Und dieser Moment wird direkt wieder aufgelöst, indem die Fernbedienung die Szenerie zurückspult. Mhm. Und dann wird natürlich Georg erschossen. Ja, Georg wird erschossen. Sie nehmen sie nochmal aufs Boot und diese mit dieser nebenbei diese Nonchalance, mit der sie einfach hinten übergekippt wird und in den See fällt und wir sehen sie nicht weiter. Sie kippt aus dem Bild und das war's. Ja. Das ist so krass. Oh. Oh. Aua. Und wir kommen zum Schlussbild und das nächste Opfer ist dran. Helga, die Freundin von Ihnen, die kurz vorbeigeschaut hat. Also genauso auf die Killer gestoßen ist, wie sie auf die Killer gestoßen sind. Hey, das sind Freunde von unseren Freunden. Die Ja. Haben nichts Böses im Sinn. Und er, Paul kommt zu ihr, will wieder die Eier haben. Und Schlussbild, der letzte herausfordernde, leicht schmunzelnde Blick zu uns. Mhm. 106 Minuten. Es ist geschafft. Mhm. Uff. Also ein durch und durch unangenehmes Erlebnis, aber einfach so gut gemacht. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich habe nochmal nachgeschaut, von wann der Film ist und wie viel Haneke vorher gemacht hat. Er hat schon eine ganze Menge vorher gemacht. Ich hatte während des Guckens versucht zu sagen, oh wow, einer der ersten Filme von Haneke, so genial schon. Und dann habe ich aber nachgeschaut und gesagt, naja, okay, er hat genug Zeit gehabt zu üben. Aber ich glaube, der erste Film von ihm, der wirklich auch so international größere Aufmerksamkeit erregt hat, eben wegen dieser Cannes-Geschichte und wegen der Legendenbildung drumherum. Und Haneke hat in der Zeit eigentlich noch so sehr düstere und sehr spröde Filme gemacht. Und er sollte uns dann aber in der Folge zeigen, dass er wirklich viel, viel mehr kann. Er hat einige der besten österreichischen, deutschsprachigen Filme überhaupt gemacht mit Liebe, der französischsprachig war. Ja, aber der ist einfach absolute Meisterwerk. Absolutes Meisterwerk. Das Meisterwerk. Weiße Band. Ja. Würde ich als zweiten Haneke-Film nennen, den ich liebe, der einfach unglaublich perfekt ist. Wenn ich das Weiße Band oder Liebe sehe, denke ich immer, ich würde auch gern mal diese Akribie aufbringen können, Dinge zu tun, egal ob es jetzt Schreiben ist oder Filmen oder was auch immer. Hm. Diese Detailversessenheit, wo du das Gefühl hast, hinter jedem Moment steckt so viel Perfektionismus. Ja. Und so viel Gedanken über Licht und über das richtige Bild, über das richtige Arrangement der Schauspieler. Haneke ist so gut da drin, Szenen zu arrangieren. Und das sieht man auch schon in diesem Film. Ja. Ja, ist krass. Ja, es gibt übrigens auch eine Verfilmung von Kafkas Das Schloss aus demselben Jahr wie Funny Games von Haneke, die auch total sehenswert ist. Mhm. Lass mich nichts Falsches sagen, auch mit Mühe. Ja, auch mit Ulrich Mühe, der den K. spielt. War cool. Ist ein Fernsehfilm, irritierenderweise, aber ein ganz, ganz großartiger Film, eine wirklich gelungene Literaturverfilmung. Muss ich mir mal anschauen. Weil ich habe dann eben auch gemerkt, dass ich ja gar nicht so viel von Haneke gesehen habe. Da fehlt ja noch eine ganze Menge. Ich muss es mir einfach mal zu Gemüte führen. Ja, bei seinen frühen Filmen habe ich so ein paar Bildungslücken. Den aktuellsten Film habe ich auch noch nicht gesehen, der bestimmt auch wieder stark ist. Happy End aus dem Jahr 2017. Haneke nimmt sich auch Zeit für seine Filme. Der hat nicht so viel gedreht. So alle 5 Jahre mal einen Film. Ja. Da doch in 2000er ein bisschen mehr und großartiger Regisseur und detailversessener und akribischer Regisseur. Und ich glaube, für einen solchen Film brauchst du auch einen solchen Regisseur, der sich wirklich Zeit nimmt und sich Gedanken macht. Ja, genau. Ja, er hat dann halt irgendwie den Luxus, das auch machen zu können, weil die Filme erfolgreich genug waren und der dann irgendwie finanziell auch die Möglichkeit hat. Es gibt ja nur genug andere Regisseure, die einfach weiter arbeiten müssen, sonst verhungern sie. Weißt du, es ist halt ein bisschen. Ja. Haneke hat tatsächlich auch, also in seiner Filmografie blitzt so einiges hervor, wo man sieht, er hat gedreht, um nicht zu verhungern. Er hat unter anderem auch einen Tatort gedreht, 1993, Kesseltreiben. Ja, stimmt, ja. Unter einem Pseudonym. Gehört wahrscheinlich nicht zu seinen großen Werken. Und er hat sehr viele Fernsehfilme gedreht in den 90ern. Wäre dann interessant zu sehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte einmal die New York Times zum Remake zu Wort kommen lassen, was auch zum Original passen würde. Michael Haneke war schon immer mehr daran gelegen, das Publikum zu bestrafen, als es zu unterhalten. Wahrscheinlich betrachtet Herr Haneke das als Kompliment. Selbst die Freude am eigenen Masochismus möchte man uns nehmen. Herr Haneke scheint irgendwie ein Wesensverwandter von Eli Roth zu sein. Eli Roth sagt mir jetzt nichts, keine Ahnung. Ganz mieser Vergleich. Ganz, ganz mieser Vergleich. Eli Roth ist vor allem bekannt für Hostel. Das ist der erste Film, den mir von ihm einfallen würde. Und der ist ein Regisseur des Terror-Horrorfilms, der Anfang der 2000er Jahre so eine kleine Renaissance erlebt hat mit Filmen wie Hostel und Saw. Mhm. Und dann gleichzeitig zu dieser Zeit auch diese französische Nouvelle Vague des Horrors. Ich bin kein Eli Roth Fan. Der wurde vor allem bekannt, weil Quentin Tarantino großer Fan von ihm war und den so eine Zeit lang wirklich promoted und gepusht hat. Wow. Ich habe bis jetzt von Eli Roth noch keinen Film gesehen, der mich begeistert hätte. Aber spannend, dass die New York Times zum Remake, aber es passt nun wirklich auch zum Original, eher der Meinung ist, dass Haneke das Publikum mehr bestrafen als unterhalten möchte. Ich verstehe das irgendwie, diese Haltung. Ja. Dafür ist aber der Film einfach zu gut, ne? Ja, es ist ein sehr guter Film, aber wenn ich gefragt werde, ob ich ihn empfehlen kann, würde ich sagen, du musst wissen, worauf du dich einlässt mit diesem Film. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass viele sagen, mir ist der Haneke zu moralistisch mit seiner Publikumsanklage, zu sehr Zeigefinger Richtung Publikum. Wobei das bei dem Film ja auch fast, man könnte auch in dem Moment gerade auf Toilette sein, weißt du, so wenn man den Film nicht ernsthaft guckt und so ein paar Sachen einfach hinten runterfallen lässt, dann könnte man es auch verpassen. Ja. Würde der Film funktionieren ohne seine selbstreferenziellen Momente? Was wäre er dann? 100%. Er würde genauso funktionieren. Das ist das Erstaunliche. Dann wäre es wahrscheinlich ein noch unangenehmerer Film, vielleicht. Nicht unbedingt, das würde ich nicht sagen. Diese selbstreferenziellen Momente sind genauso unangenehm, weil sie einfach, also der Blick zum Zuschauer mit dem Zwinkern und ihn reinholen, das macht es so unangenehm und man fühlt sich so schmutzig. Aber vielleicht ist es auch eine Einladung zum Philosophieren und Analysieren und dadurch kann man so ein bisschen das was diese wirklich düstere Gewaltdarstellung so ein bisschen zur Seite schieben für einen Moment. Ich konnte es nicht. aber es stimmt vielleicht, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise guckt, dann hat man eine philosophische Distanz dazu plötzlich. Das könnte sein. Aber ich weiß nicht. Der Film würde so oder so funktionieren. Ich finde es gut, dass es drin ist, weil es irgendwie ein spannendes Moment aufmacht und nochmal ein anderes Element und eine andere Ebene. Aber ja, der Film ist einfach großartig inszeniert, die Dialoge sind toll, viel Gespür für Entwicklung, für wie Menschen miteinander interagieren und wie sowas ganz subtil creepy wird. Ja, definitiv. Er ist extrem unangenehm, aber er ist gut, weil er so unangenehm ist. Ja. Und viel zu viele Horrorfilme, Horror-Thriller ähnlichen Kalibers sind zu angenehm. Ja, und irgendwie in ihrer Katharsis dann sehr plump. Plump, genau. Weswegen ich eben es nicht mag, wenn man mir zeigt, was passiert, sondern ich einfach viel lieber mag, wie Haneke das macht. Ja. Einfach zu sagen, so, und da drüben passiert jetzt eine ganze Menge, von der du dir ausmalen kannst, was da alles passiert. Und es ist viel schlimmer. Es ist viel schlimmer. Es ist viel unangenehmer als die klassischen Gore-Werke, wo Blut spritzt und wir Gemetzel sehen. Ja, ja. In diesem Film, wir sehen keine Körper, die zerstört werden. Mhm. Das Blutigste ist das Blut, das an den Fernseher spritzt. Ja. Das ist übrigens, das könnte man Haneke vorwerfen, dass das wirklich ein plumpes Bild ist. Ja. Dass wir den blutbeschmierten Fernseher sehen, wo das Blut noch runterläuft. Aber, aber ein plattes Bild sei ihm gegönnt in diesem Film. Ja. Das stimmt, okay. Ich war in dem Moment fast ein bisschen raus, aber ja. Aber es kam sehr schnell wieder rein. Sind wir schon auf Podcast-Länge? Sind wir schon auf... Ja, wir wollen ja auch eine plausible Entwicklung und ich würde sagen bei 1,10, 15, je nachdem. Shit, Johannes, dein Wiener Schmäh ist echt gut. Finste, danke. Dann machen wir eine Pause. Und ja, dann gehen wir doch zurück in die Pause und dann werden wir uns den zweiten Film nähern und mal schauen, was der so zu bieten hat. Ich freue mich drauf, glaube ich. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Bis gleich. Bis gleich. Ja, das läuft wieder, Plor. Kannst du auch bayerisch? Ja, das Problem ist, nein, das ist der Wiener. der Wiener kommt da durch, ich weiß nicht. Ja, mei. Da legst du ihn nieder und dann stehst du ihn auf. Aber eigentlich passend zum neuen Film bist du jetzt neuseeländisch. Ach du Scheiße. Nee, ich bin schon mit den deutschen Dialekten ein bisschen überfordert. Ich glaube, das kriege ich jetzt nicht noch hin. Ja, willkommen zurück. Willkommen zurück. Danke, dass du dich nochmal über meine Immobilie in Form von Pfandflaschen aufgeregt hast in meiner Küche. Ich weiß, hier kommt man schwer durch gerade, weil ich... Du hast ein echtes Malzbierproblem, wenn ich das richtig sehe. Nein, ich habe kein Problem mit Bier, nur ohne. Für richtigen Alkoholismus reicht es nicht. Nein. Ja, was haben wir denn als zweites, Plur? Peter Jackson. Peter, ja, genau. Okay, 2009. Ja, In meinem Himmel heißt der Film und wurde auch von Laura empfohlen. Und den sollen wir uns mal angucken und das haben wir getan. Und du führst uns jetzt ein. Ich führe uns in diesen Film einmal ein. In meinem Himmel. Die Story ist schnell erzählt. Das Drama In meinem Himmel aus dem Jahre 2009 arbeitet den gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen auf, die aus dem Raum zwischen Leben und Tod berichtet, wie es zum Mord kam und wie ihre Familie versucht, den Tod zu verkraften und den Mörder zu finden. Regie führte Peter Jackson. Wait, what? What? Peter Jackson? War das nicht der mit den Fantasy-Epen? Yep. War das nicht der mit dem Trash-Horror? Yep. Hat Peter Jackson in diesem Film völlig anderen Genres alles das in der einen oder anderen Form auch versucht unterzubringen? Yep. Den Trash-Faktor? Yep. Die überbordende Fantasie? Yep. Ist das gelungen? Was meinst du, Plor? Das ist ein schneller Ping-Pong-Ball. Nein. Um es kurz zu fassen. Um es lang zu fassen, wir lästern hier immer gerne über Kritiker und sagen, dass Kritiker falsch liegen. Ja. Die geballte Kritikerzunft hasst diesen Film. Er gehört wohl zu den meistgehassten Filmen der letzten 10, 20 Jahre. Und zwar mit einem Kaliber, das schon erstaunenswert ist, wurde über diesen Film hergezogen. Wurde dieser Film verrissen von allen und wird auch gerne noch so postmortem verrissen. Also wenn man nach dem Film googelt, findet man unfassbar vernichtende Kritiken, die sagen, ja. Texte über diesen Film fangen normalerweise damit an, warum das der schlechteste Film aller Zeiten ist. Soweit würde ich nicht gehen. Soweit würde ich auch nicht gehen, tatsächlich. Aber es war ein Film. Ich kann die Kritikpunkte nachvollziehen und das war ein Film, der mich teilweise tatsächlich fassungslos zurückgelassen hat. Und zwar nicht wegen seiner wegen seiner großen dramatischen Geschichte, sondern wegen der Art, wie er sie erzählt und wie er sie auch ausschlachtet, um sie so zu erzählen, wie er sie erzählen will. Ja, gehört aber zu den Filmen, bei denen ich das Gefühl habe, wenn man in den Schnittraum gehen würde, nichts neu dreht, aber vieles einfach neu arrangiert oder einfach gnadenlos rausnimmt, könnte ein guter Film rauskommen. Es fällt mir schwer. Ich denke gerade drüber nach, was man rausschneiden müsste. Und dann denke ich, dieser komplette Himmelpart. Ja. Aber dann denke ich auch Mark Wahlberg komplett. Ja. Und dann denke ich diese... Dann, also wenn das Problem ist, der, ja, du, man kann, wir können uns ja mal erstmal drauf konzentrieren, was wir an diesem Film gut fanden. Das heißt, wir enden mit dem Schlechten. Naja, Sandwich-Kritik, ne? Wir sagen zuerst das Gute und dann das Schlechte. Was ich gut fand. Aber das ist noch kein Sandwich. Erst das Gute und das Schlechte, dann das Schlechte ist noch kein Sandwich. Okay, dann hebe ich mir was auf. Okay. Was ich gut fand tatsächlich. Ja. Susan Sarandon ist großartig. Ich liebe Susan Sarandon. Sie ist eine fantastische Schauspielerin. Sie rockt immer, wenn sie da ist. Ich liebe es. Es ist großartig, wie sie geschrieben ist, die Figur, und was sie daraus macht. Ja. Es ist einfach toll. Susan Sarandon ist die Großmutter des Opfers. Und es ist ein absolutes Highlight im Film, wenn sie in einer total witzigen Szene den auseinanderbrechenden Haushalt übernimmt und dann mit der Zigarette im Mund kocht und das anbrennende Essen mit der Blumenvase löscht. Es ist super witzig. Es passt überhaupt nicht in diesen Film. Da wurde gerade ein Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Und der Killer läuft noch frei rum und sucht sich das nächste Opfer aus. Und der Vater ist am Verzweifeln. Die Mutter ist gegangen, weil sie das nicht aushält, dass der Vater am Verzweifeln ist. Und es ist eine super witzige Szene. Und sie passt überhaupt nicht in diesen Film. Entschuldigung, ich weiß, ich habe gerade deinen Pegel ganz böse angegriffen. Aber Susan Sarandon ist großartig. Ganz schnell runtergeregelt. Plor, möchtest du noch ein bisschen ranten? Möchtest du vielleicht, du könntest mir vorher so zuzwinkern, wenn du einmal lauter werden möchtest. Okay. Dann würde ich runter. Oh, Plor. Also der Film über eine Mutter, über eine Großmutter, die einen Haushalt zusammenhält, der am Zerbrechen ist, wäre ein toller fünfminütiger Kurzfilm mit Susan Sarandon. Wir dürfen halt nicht erfahren, dass sie im Setup von einem Mord und einem zukünftigen möglichen Mord und einem Mädchen, das im Himmel rumläuft, in ihrem Himmel rumläuft, ja, eingeschlossen ist. Zweiter Punkt, Der gut war? Es wird viel über den CGI-Himmel gelästert, der in dem Film gezeigt wird von der Kritik. Ich fand die Bilder tatsächlich gut. Jackson beherrscht sein Handwerk. Jackson kann gute Bilder machen. Und er nutzt teilweise das, was er hat, auch um gute Bilder zu erzeugen. Ich fand zum Beispiel, wenn der Vater verzweifelt über den Tod seiner Tochter die Flaschen mit den Schiffen, die sie vorher zusammengebaut haben, zerstört und die auf den Boden wirft und sie läuft in ihrem Himmel rum und dann sieht man diese riesigen Flaschen, zersprungenen Flaschen da rumliegen. Das ist nicht narrativ besonders clever oder das ist kein cleveres Bild, aber es ist gut inszeniert von Jackson. Was daran ist gut inszeniert? Ich fand es auf einer visuellen Ebene gut. Okay, das ist aber keine Inszenierung, sondern es ist die visuelle Ebene. Okay, das heißt, das Post-Production-Haus hat das gut gemacht. Die Grafik ist gut. Ja, die Grafik ist gut. Ich finde, im ersten Moment, wo die ersten wirklich offensichtlichen CGI-Sachen kommen, denke ich, oh wow, gar nicht so schlecht. Beim zweiten Mal denke ich, ach du Scheiße, war das jemand völlig anderes? War das der Praktikant? Beim dritten Mal denke ich wieder, oh ja, das ist doch ganz nett. Es wechselt ein bisschen. Ich fand den Film grundsätzlich auf einer visuellen Ebene und zwar tatsächlich komplett auf der handwerklichen Ebene. Ja. Weil die Bilder waren meistens zu kitschig, zu dramatisch, zu sentimental, zu plump. Aber auf einer handwerklichen Ebene fand ich, hat das schon irgendwie, hatte das Hand und Fuß. Ich hatte auch jetzt nie so den krassen Praktikanten-Effekt. Also ich hatte nie das Gefühl, lass den Praktikanten da nicht ran. Ja. Ich fand es handwerklich okay. Aber ich bin jetzt auch mit meinem Latein am Ende und dann müsste ich halt anfangen zu ranten jetzt, weil das wären so die zwei Sachen, die mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben sind. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Okay. Also was ich schön finde ist, ich finde die Schauspielerin, die Hauptfigur, sehr gut. Ja, das stimmt. Ich finde, es ist eine ganz wundervolle Schauspielerin, dass sie haben zu viel säuseln lassen, ist nicht ihre Schuld. Für die Texte kann sie auch nichts. Ja. Sie ist toll. Sie ist eine fantastische Schauspielerin, tatsächlich. Ich mag ihr gerne zusehen, ich mag ihr gerne zuhören. Ich möchte wissen, was mit ihr ist, alleine, weil sie es ist. Ja, sie macht sie war in Lady Bird. Genau. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig, richtig, richtig gut. Hat sie eine Oscar-Nominierung dafür gekriegt? Ich weiß es nicht mehr genau. Hat sie nicht für diesen Film irgendeine Nominierung bekommen? Das weiß ich nicht. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, glaube ich, aber verdammt, ich weiß es nicht mehr. Sie ist gerade nicht raus. Sie ist eine wirklich gute Schauspielerin. Ich finde, in diesem Film muss sie halt zu oft einfach mit strahlenden Augen durch diesen Himmel rennen oder mit eingeschüchterten Augen sehen, dass sie ermordet wurde. Und Oscar, Academy Award, Best Supporting Actor für Stanley Tucci. Ach, für Stanley Tucci. Verstehe. Verdammt. Stanley Tucci ist eigentlich auch ein guter Schauspieler. Und ich fand ihn auch in diesem Film nicht allzu schlecht. Ja. Aber ich kann es diesem Film nicht verzeihen, dass er so die billigste Serienkiller/Pedo-Creep-Maske benutzt hat überhaupt mit Schnurrbart und Brille. Ja. Das ist so, also diese ganze Figur wirkt so überzeichnet. Du siehst ihn quasi durch den Vorort gehen und so ein bisschen merkwürdig gucken und du weißt, das ist der Killer. Ja, es ist, also ein kleines bisschen verzeihen kann ich es ihm, weil es in einer Zeit spielt, in der das in der das Brillengestell nicht ungewöhnlich war, in der der Bart nicht ungewöhnlich war. Das ist nicht völlig out of context oder sowas. Aber es ist schon so ja, Abziehbild. Und wenn wir schon bei Schauspielleistungen sind, Rachel Weisz ist auch eine sehr gute Schauspielerin. Ja, kriegt genau. In dem Film zu wenig zu tun. Sie hätte, glaube ich, mehr zu tun gehabt, wenn sie nicht rausgeschnitten hätten, bestimmte Sachen. Also es gab noch irgendwie eine Geschichte mit einer Affäre mit jemandem und so. Und die haben irgendwie, da ist noch ein bisschen was, wäre da noch gewesen. Aber was macht Mark Wahlberg in diesem Film? Ich frage mich das auch die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit, warum, aber Mark Wahlberg, so schlecht ist er doch eigentlich normalerweise nicht. Und wenn er einen guten Regisseur hat, offensichtlich. Ja, aber ich glaube ihm kein Wort in diesem Film. Ich habe irgendwann zwischendurch, während ich so meine Notizen gemacht habe, irgendwann geschrieben, Mark Wahlberg. Ja. Weil er wirklich schlecht spielt. Und ich weiß, Mark Wahlberg kann besser spielen. Mark Wahlberg war in Boogie Nights toll, Mark Wahlberg war in Departed cool. Ich weiß nicht, was er da macht. Und ich habe mich teilweise erinnert gefühlt an deinen Lieblingsfilm, The Happening, von M. Night Shyamalan, wo ich ein ähnliches Gefühl hatte bei ihm. Ja. Und ich habe das Gefühl, er ist krass abhängig vom Regisseur. Das heißt, wenn er einen Paul Thomas Anderson oder einen Martin Scorsese hat, dann spielt er gut. Richtig weit oben. Mhm. Aber wenn er einen M. Night Shyamalan hat oder einen Peter Jackson, der jetzt auch nicht unbedingt der beste Schauspielführer ist, dann... Also das war, ich fand ihn so schlecht in dem Film, dass es ein Störfaktor war, weil er hat ja auch eine wesentliche Rolle. Er soll den Vater spielen, der verzweifelt an der Suche nach dem Mörder seiner Tochter. Und wow, das war wirklich schlecht. Ja, traurig. Wirklich traurig. Und ich habe es erst nicht glauben wollen, so. Und dann kommt so eine Szene nach der anderen, wo man so nicht so reinkommt und dann nicht versteht, warum glaube ich ihm nicht? Und dann irgendwann muss man einfach akzeptieren, dass er in diesem Film einfach schlecht ist. Ja. Das ist traurig. Ja, und es ist wirklich schade, weil tatsächlich gehört seine Rolle mit zu den spannendsten. Theoretisch. Aber praktisch halt dann leider nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Trotzdem muss ich sagen, hat mich der Film beeindruckt zurückgelassen. Ich musste es schon, also er hat so viel aufgefahren, dass ich durchaus beeindruckt war am Ende davon. Und auch in der einen oder anderen Storyline mitgekommen bin und gedacht habe, okay, das will ich auch wissen und da will ich auch teilnehmen. Wenn man von vorne mal ein bisschen durchgeht, am Anfang, sie will Fotografin werden, das ist so ein bisschen, Staple of Jugendlich, die will irgendwas, wir geben ihr irgendwas, was sie werden will, Fotografin und dann, ne, das spielt gar keine Rolle mehr groß. Sie soll cool sein, sie darf ihrem kleinen Bruder das Leben retten und mit ihrem Vater Schiffe in Flaschen aufstellen. Aber streckenweise gut inszeniert, wie der zum Beispiel der Junge fast erstickt und so, das haben sie, ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Ich habe so das Gefühl, sie haben darauf verzichtet, ihren Charakter zu geben und wollten sie stattdessen einfach so sympathisch und strahlend wie möglich machen, dass man wirklich erschüttert ist über ihren Tod. Und das fand ich tatsächlich am Anfang schon anstrengend, einfach wie sie etabliert wird. Da war ich nämlich noch gar nicht so. Auch wenn sie diesen Typen anhimmelt und sie wünscht sich halt eine Beziehung und sie ist ein bisschen ängstlich und sie war mir zu sehr so strahlende Schablone, um irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, und das zieht sich durch den ganzen Film, dass es eine sehr aggressive, emotionale Inszenierung gibt. Dieser Film sagt die ganze Zeit, fühle. Ja. Und das hat es mir unglaublich schwer gemacht, irgendwas zu fühlen. Also, weil wir haben, als wir über die Artist gesprochen haben, habe ich zumindest das eingebracht, wie manipulativ Hollywood ist. Und dass es bei die Artist egal ist, weil es einfach so gut funktioniert. Und dass ich das ganze Manipulative verzeihe, weil er es einfach schafft, mir die Emotionen zu wecken. Mhm. Und dieser Film ist jetzt vielleicht so das Gegenbild davon. Er schafft es nicht, weil seine Manipulativität so offensichtlich ist. Na, ich fühle mich noch nicht ganz so schlimm manipuliert und ich habe auch ein paar Szenen, wo ich zwar angefangen habe, darüber nachzudenken, wie es inszeniert ist. Bei einem guten Film hätte ich nicht drüber nachdenken müssen. Aber ich habe oft gedacht, sie hätten es viel schlimmer machen können. Zum Beispiel, wie sie nicht nach Hause kommt, Hätten sie auch einfach eine weinende Mutter erstmal zeigen können, aber nein, sie machen erstmal Abendessen und essen und machen ihren Teller fertig und regen sich erstmal darüber auf, dass sie erst einfach nicht kommt und sie werden sie dazu zwingen, diese Bohnen zu essen, die sie eigentlich nicht mag oder sowas, weiß ich nicht mehr genau. Und dass sie zwischenschneiden, ihr Schritt, den sie mehr auf dieses Hideout, das er gebaut hat, zumacht, zwischengeschnitten wird mit den Tellern, die auf den Tisch kommen und nicht etwa mit den Worten der Mutter: Ah, wo bleibt sie denn? Sie ist doch normalerweise nicht so spät. Das haben wir in anderen Filmen auch schlechter. Ich fand's so rein montagemäßig und so, fand ich das nicht so schlimm und nicht so problematisch, wie es auch in anderen Filmen schon zu sehen war. Das ist das handwerkliche Ding, was ich meinte. Peter Jackson versteht halt sein Handwerk, aber es war für mich einfach dann doch zu plump. Zu sehr so auf diesen Suspense-Faktor gedrückt, was auch so ein Ding ist, was sich durch diesen Film zieht, dass er kriegt einfach nicht die Balance hin zwischen Suspense, Thriller, Fantasy, spirituellem Märchen und Comedy. Warum plötzlich Comedy? Ja, ich weiß nicht. Und dann noch, eigentlich will es ein Melodram sein, aber das funktioniert natürlich überhaupt nicht, wenn du dazwischen so eine Mystery-Geschichte erzählst. Und ja, es funktioniert auch nicht, wenn sie die ganze Zeit sagt, ich bin tot, aber ach, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, oh Gott. Ja, das war einer der großen Kritikpunkte. Ich habe vorhin gerade noch in der Pause kurz nochmal über eine Kritik gelesen, die ich gefunden habe, die so hart damit ins Gericht gegangen ist. Dass die Aussage des Films ist, naja, du wirst halt vergewaltigt und stirbst, aber hey, du bist in deinem Himmel und du kannst deine Lieben nochmal sehen. Und du bist Best Buddies mit den anderen Victims. Genau. Und dann so ein Meme-Foto, wo sie da steht und eben in diesen Himmelshorizont guckt, freudestrahlend, und unten drunter steht, I was raped. Oh nein! Aua! Ja, aber das ist das, was der Film da aufwirft schon, ne? Also, wenn man es wirklich hart sieht, kann man sagen, er ist wirklich eine Relativierung von Leid. Ja, das ist nicht die Absicht dahinter. Nein, es ist überhaupt nicht die Absicht dahinter. Nein. Und es gibt ja ein ursprüngliches Buch, ne, ich habe es aufgeschrieben, Moment, von Alice Sebold, The Lovely Bones. Und das muss viel, viel besser sein als der Film. Also es muss wirklich eine gute Vorlage sein. Ja. Und es wurde auch viele, viele Entscheidungen, die im Film getroffen wurden, wurden auch von der Autorin kritisiert. Wie zum Beispiel, dass sie die Vergewaltigung nicht zeigen. Ja. Und dass sie es alles vermeiden, was zu sehr, zu extrem sein könnte. Den Artikel, den ich gelesen habe, ist übrigens Videogum, The Hunt for the Worst Movie of All Time. Okay. Ist aber eine Reihe, also sie reden über mehrere Worst Movies, Potential Worst Movies of All Time. Der beginnt mit der Aussage, I hate Alice Sebold's novel, The Lovely Bones. Und dann erstmal so ein Rant über die Novel. Ach so, okay. Und dann kommt aber so sehr ich dieses Buch hasse, es ist nichts im Vergleich dazu, wie ich diesen Film hasse. Oh Gott. Wow. Ich kann zur Vorlage nicht viel sagen. Ich habe auch gelesen, dass sie einiges weggelassen haben. Die Vorlage ist auch offensichtlich eine Auseinandersetzung oder Verarbeitung ihrer eigenen Vergewaltigungserfahrung. Ja, genau. Und deswegen würde ich einfach mal in dem Punkt so ihr den... Wie sagt man, den Zweifel, den Benefit of the Doubt geben, ja. Dass das Buch besser ist. Eben zum Beispiel, weil sowas wie die Vergewaltigung nicht einfach rausgelassen wird. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, also ich finde es innerhalb Peter Jacksons Kopf nachvollziehbar, dass er diese Vergewaltigung weggelassen hat und dass er so ein paar Sachen einfach nicht gezeigt hat. Aber dann hätte er ja komplett woanders hingehen müssen mit dem Film, ne? Es wird, ich weiß gar nicht, ob ich so krass mit diesem Kritikpunkt mitgehen würde, dass die Vergewaltigung nicht gezeigt wird, weil ich, als ich den Film gesehen habe, war es für mich ziemlich eindeutig, dass das eine versuchte Vergewaltigung ist, die schief geht, und deswegen wird das Mädchen umgebracht. Das heißt, die Vergewaltigung, es findet gar keine, also für mich hat keine Vergewaltigung in dem Film stattgefunden. Ja, genau. Und erst retrospektiv, als ich das gelesen habe und gesagt wurde, im Film wird die Vergewaltigung nicht gezeigt, im Buch findet sie statt und so, kam erstmal der Gedanke auf, okay, das. Also es war klar, dass er sie vergewaltigen wollte, aber in meiner Rezeption des Films hat die Vergewaltigung nicht stattgefunden. Er hat es versucht, es ist misslungen, er hat sie umgebracht. Ja. Tatsächlich auch eine okay Szene, wenn sie dann flieht vor dem Mörder und wir sehen sie rausrennen und es gibt diesen kurzen Suspense-Moment. Wir wissen irgendwie schon, dass sie tot ist, weil wir sehen irgendwie, dass alles so nebulös ist und wir wissen ja auch, dass sie, also sie hat, die Off-Erzählerin hat uns davor 10-mal gesagt, dass sie gestorben ist. Ja, genau. Ganz gut inszeniert, wie sie da wegrennt und nicht realisiert, dass sie tot ist. Das finde ich übrigens wirklich ganz cool. Also jetzt nicht die grandioseste Idee in der Filmgeschichte, aber eine nette Geisterdarstellung. Ne? Du kommst dann als jemand, der aus seinem eigenen Körper rausstürmt und nicht realisiert, ich bin gestorben, in ein Dorf, renn an jemandem vorbei, der dich dann auch noch sieht. Ja, okay. Aber eine nette Geisterdarstellung zwischen dem Dorf, was bevölkert und nicht bevölkert ist gleichzeitig und wo du dann bist oder nicht bist gleichzeitig. Hat mir 15 Jahre früher bei Ghost Nachricht von Sam. Ja, okay, ja. ja, aber das Mittel ist nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch durchaus funktionierend, auch diese Realisierung von ihr dann, dass sie tot ist. Mhm. Ich kann dem Film auch verzeihen, also das wurde auch kritisiert, dass sie dann halt über ihren Mörder stolpert, dass das der erste Moment ist, dass sie es wirklich realisiert, dass sie tot ist, wenn sie ihren Mörder in der Badewanne sieht und das ganze Blut. Ja. Fand ich war auch okay. Eine gute Szene. War halt den Aufhänger einer versuchten Vergewaltigung eines Mordes oder einer Vergewaltigung eines Mordes benutzt, um einen Gruselmoment zu erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen plump, so ein bisschen exploitativ, aber es war gut inszeniert. Ja. Und da hat mir auch der Effekt noch gefallen, der da drauf liegt auf der Szene und wie sie dann weggetragen wird vom Wind. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das war effektmäßig vom Visual Effects Haus gut umgesetzt. Während die nächsten Sachen dann teilweise doch ein bisschen sind. Ja, also ich weiß nicht. Es gibt immer wieder, für mich ist es einfach sehr durchwachsen. Es gibt immer wieder Momente, die gut inszeniert sind und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, ach du Scheiße, voll reingegriffen ins Klo. Warum? Und ich frage mich halt, warum Peter Jackson da so inkonsistent ist. Entweder richtig kacke oder aber er hat immer wieder Szenen drin, die ich wirklich gut finde. Ja, das Problem ist, dass für mich halt wirklich über diesem ganzen Film war die ganze Zeit diese Atmosphäre des der Film ist mir, und das ist eins, was er teilt mit Funny Games, der Film ist mir gegenüber extrem aggressiv und tatsächlich so weit, dass es auch eine unangenehme Filmerfahrung ist. Ich habe noch überlegt, ob ich den Witz mache, dass die unangenehmen Filme doch eigentlich das gedacht war als für In meinem Himmel. Einfach, weil er mich so zwingt und mir so seine Emotionen aufdrücken will, aber auf so eine plumpe Weise und teilweise auch mit so hysterischen Bildern, diese extrem nahen vom Killer mit seinen Händen, wenn er irgendwas baut oder so. Wir haben ganz oft diese, übrigens frühes digitales Kino, sieht man da ganz, ganz krass in seinem hässlichsten Bild, wenn man die Nahaufnahmen sieht, wie Hände etwas machen. Ja. Das gibt's immer mal wieder und das sieht so, das schreit so 2000er digitales Kino. Wir können noch nicht so gut damit umgehen. Es wirkt irgendwie alles noch so ein bisschen fakey und ein bisschen TV und ein bisschen billig. Und dann ist das immer, und dann sind diese Nahaufnahmen und die sind immer so aggressiv, auch wenn der Mörder zum Beispiel vom Polizisten befragt wird und immer mal wieder so in dem Puppenhaus schaut. Und dann haben wir diese Kameraperspektiven, Mörderblick durchs Puppenhaus. Das ist so in your face. Dass ich kann keine Beziehung zu diesem Film aufbauen, weil ich das Gefühl habe, dieser Film ist viel zu sehr daran interessiert, mich zu manipulieren und mir seine Gefühle aufzudrücken. Also ich finde zum Beispiel an der Stelle, wo, was du vorhin erwähnt hast mit den Schiffen in den Gläsern, wo er wenn er in Zeitlupe die Gläser zu Boden wirft und voller Verzweiflung, die Mark Wahlberg nicht spielt, sondern einfach nur körperlich macht. Das hat irgendwie echt Anleihen von, obwohl sie das nicht kennen, von Rosamunde Pilcher, was wir gesehen hatten. Ja. Oh, weiß nicht, so plump, Zeitlupe an der Stelle irgendwie. Ah, fuck. Er drückt halt voll drauf. Der Film will Emotionen erzeugen. Ja. Und das will er sowohl in den Bildern der Familie, die durch den Mord aufgerieben wird, was ich halt irgendwie nicht so wirklich abkaufen kann, weil Mark Wahlberg schwach ist. Und er will aber auch Emotionen aufdrücken, indem er uns diese spirituelle Bilderflut gibt von der Hauptfigur von Susi, wie sie im Himmel rumläuft, in ihrem Himmel, in diesem Vorhimmel. Und dann auch übrigens natürlich eine Art Fremdenführerin kriegt, die nochmal ganz viel erklären darf. Und ich finde es ja grundsätzlich schwierig, wenn Filme spirituell sind. Ja. Und Jenseitsdarstellungen, haben wir schon mal festgestellt, sind grundsätzlich schwierig. Es gibt nicht wirklich viele Filme, die das beherrschen. Und der beherrscht es halt wirklich gar nicht. Der beherrscht es auch nicht. Nein. Also auch in, das ist eine Dialogstelle, die mir auch eben genau in die gleiche Kerbe fährt, als sie sagt, aber der Mörder hat nicht damit gerechnet, wie sehr ein Vater seine Tochter lieben kann. Weißt du, so ein Satz, wo man denkt, what the fuck, wie tief willst du noch reingreifen in diese Kitsch-Dings? Ja. Vor allem ist es nicht logisch, es hat ja nichts damit zu tun. Ja, und es macht vor allem auch nicht wirklich viel, weil ich meine, er sucht ja überall nach Verdächtigen. Also ja, es gibt ja diese Montage, wo er dem Polizisten 1000 Namen entgegenschleudert und sagt, untersuchen Sie mal den, untersuchen Sie mal den. Man sieht einfach, der Vater ist dabei, den Verstand zu verlieren. Ja. Jeden. Was dann übrigens auch retrospektiv gesehen, was das total kaputt macht, wenn er dann tatsächlich herausfindet, dass sein Nachbar der Mörder ist, weil es ist... Weil es reiht sich fast ein in diese falschen Verdächtigungen, die er gemacht hat. Er sieht halt eine Rose, er kriegt von seiner Tochter eine Vision geschickt und weiß dann, das ist der Mörder. Das ist genauso Bullshit wie die Namen, die er vorher genannt hat. Wie sollen wir hier sehen, oh, der Vater mit seiner Energie schafft es, den Mörder zu stellen, wenn er davor genauso 1000 andere wahrscheinlich genauso verdächtigt hat. Ja, es ist also... Es bleibt auf diesem Bullshit-Level. Ja. Du hast keine wirkliche Ermittlungsarbeit oder keine Beweise, was ja auch dann erzählt wird. Ne? Du brauchst Beweise für sowas. Ja. So. Und dann wird es aber nicht, weiß ich nicht, weiter aufgegriffen. Beziehungsweise sie bringt ja dann die Beweise, die Schwester. Lindsay. Und die ist tatsächlich auch wieder eine spannende Rolle. Die ist auch okay gespielt. Genau, finde ich auch. Und da hatte der Film tatsächlich Potenzial, auch wenn er... Wenn er zeigt, wie Lindsay zur Jugendlichen wird, die eben Susi vorher war und dann Susi irgendwann überholt. Es gibt ja sogar diesen Moment, wo Susi sagt, sie hat mich jetzt überholt, jetzt hat sie ihren ersten Kuss gekriegt, den ich nie kriegen konnte. Ja. Oh Gott, die Kussszene. Ja, ja. Dazu müssen wir gleich kommen, das ist ganz schrecklich. Schrecklich. Ja. Aber auf jeden Fall ist Lindsay eine Rolle mit Potenzial, das aber einfach nicht ausgeschöpft wird, weil sie zu wenig gezeigt wird. Sie dient dann eben letzten Endes doch vor allem als Vehikel, um den Mord aufzuklären, weil sie die ist, die sich in die Wohnung des Mörders traut. Ja, aber wiederum da die Inszenierung der Szene selbst spannend, wie sie da im Haus rumgeistert und versucht und er kommt nach Hause und so. Das ist gut montiert und gut inszeniert. Ja. Ich finde es super, aber innerhalb des Films selbst ist es halt... Es stört so, weil wir davor irgendwie das Drama hatten, das Melodram, danach haben wir den Humor, dann haben wir davor irgendwie nochmal ein bisschen Fantasy, ein bisschen Mystery. Das passt einfach auch alles nicht zusammen. Also die Frage war ja Funny Games, man kann drüber diskutieren, welches Genre das ist, aber Funny Games macht was Rundes draus. Und dieser Film schafft es nicht, was Rundes zu machen, weil das auch teilweise so deplatziert ist. Ich will nicht das Leid von einer Familie kriegen und dann einen ganz plumpen, spannenden Thriller, egal wie spannend der ist, dann hätten sie dann die unangenehme Spannung von Funny Games vielleicht eher einbauen sollen. Ja. Oder das nicht so melodramatisch machen, wie die Familie zerbricht. Oder eben nicht so eine total lustige Montage, in der Susan Sarandon, oh Susan, du bist so toll, durch die Wohnung tanzt. Das passt einfach nicht zusammen. Wenn wir uns mal den Vergleich zu bildender Kunst erlauben, Funny Games hat wahnsinnig viele Farben auf der Palette. Und deswegen kann man das Genre nicht eingrenzen, weil du viele, viele Farben hast. Und dieser Film hier hat auch sehr viele Farben, aber eben auch viel Material unterschiedliches. Dann wird Kork mit auf die Leinwand genagelt, während neben Ölfarben und dann noch ein bisschen Waste von irgendwo anders. Und dann hast du so ein Chaos an Zeug. Ja. Das ist einfach, es fehlt einfach der Zusammenhalt. Es wird einfach, du weißt nicht, was in der nächsten Szene für eine Stimmung erzeugt wird. Aber es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, so angenehm überrascht zu sein. So, oh, jetzt fahren sie die Comedy-Schiene. Sondern also zumindest mir ging es so, ich habe mich dann halt immer eher geärgert. Ich dachte, hey, die Szene ist toll, aber ich ärgere mich darüber, dass sie mir die Szene jetzt hinklatschen, nachdem sie vorher was ganz anderes erzählen wollten. Ja. Irgendwie. Aber das wiederum, weswegen ich so manche Szene einfach wirklich toll finde und einfach nur verstört davon bin, wie Peter Jackson es nicht schafft, das alles einheitlich zusammenzubringen in dem Film. Die Szene, wo der Detective bei dem Mörder ist, das Gespräch an sich ist wiederum gar nicht so schlecht. Ist auch gut inszeniert. Also natürlich gibt es da so ein paar Staple-Antworten und ein paar Stempel für guck mal, so sind Mörder in den 80ern. Oder 80er, spielt das in den 80ern? 70ern. Aber ich fand das nicht schlecht inszeniert und gespielt. Das war mir tatsächlich zu sehr in your face. Also handwerklich gut gemacht. Handwerklich ist vieles wirklich gut gemacht, aber es war mir einfach zu aufdringlich. Das ist es. Hm. Der Film ist sehr aufdringlich dabei zu sagen, welche Stimmung er gerade erzeugen will. Hm. Und zwar so aufdringlich, dass ich halt das Handwerk hinter der Stimmung sehe. Ja, okay. Ja, das ist immer blöd, wenn du dann anfängst, über den Film nachzudenken und zu sagen, oh Gott, was will denn der jetzt? Das will er jetzt, das will er jetzt. Ja. Naja, und dann, da musste ich am meisten auflachen, nicht bei Susan Sarandon, die ich sehr mochte, aber als diese beiden Herzhälften in den Ketten, weil erinnerst du dich an diese, oh Gott, ich weiß nicht, ob das immer noch rumgeistert, ob Brigitte Brigitte oder wie die heißt, die immer noch diese Herzenhälften als Ketten haben, aber das ist so ein Staple für mich für 70er, 80er Jugendliche schenken sich was Ding. So jeder zweiten 80er Teenager-Romanze kommt diese Kette mit zwei Herzteilen vor. Und dann gibt es auch immer dramatische Momente, wo die Ketten irgendwann wieder zusammengefügt werden oder eine verloren geht oder so. Oh Mann. Naja. Ja, aber was ich auch schön finde, ist, dass die Fotografien einmal immer wieder einen Monat das Neue das entwickelt wird. Tolles Motiv, ja. Fand ich ein ganz tolles Motiv, hat mich auch immer wieder sehr gefreut. Und das Problem ist bloß halt, bei den letzten Bildern, die er entwickeln lässt, kommen diese Rosen und der Vorgarten, die was in ihm auslösen, was völlig überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ja. Also es ist, plötzlich wird er zum Visionär. Irgendwie hat er plötzlich Visionen, dass er es war. Völlig ohne handfeste Beweise oder handfestes an irgendwas, woran er sich festhalten kann. Sie hat halt Nachbarn fotografiert, ja und? Ich finde es ja tatsächlich gut, dass sie sehr vorsichtig damit umgehen, sie aus dem Jenseits ins Diesseits eingreifen zu lassen. Ja. Also es gibt keine großen spirituellen Momente, abgesehen vielleicht von der Roof, also die Figur, das ist eine, die irgendwie übersinnlich begabt ist und die sie irgendwie sehen kann oder von ihr so ein bisschen was empfangen kann. Ja. Aber ansonsten haben sie das wirklich subtil gemacht. Nicht subtil gemacht, aber es passiert einfach wenig. Ja. Wenn sie zum Beispiel am Fenster ihren Vater beobachtet durch das Fenster, wo sie einfach keine große Geistererscheinung ist. Ja. Aber dadurch ist es natürlich total unplausibel, es fehlt einfach so ein bisschen die Verknüpfung mit der Geschichte der Aufdeckung des Mordes, dass sie, es wäre natürlich spannend gewesen zum Beispiel, wenn sie vielleicht doch ein bisschen mehr hätte eingreifen können in das Diesseits und wenn sie die Detektivin ist, die dann so ihren Mörder zu enttarnen zum Beispiel, dann hätte das auch ein bisschen mehr Hand und Fuß gehabt, dass sie das überhaupt so nebeneinander stellen. Auch dieser, ich weiß nicht, kann mir nicht helfen, aber Peter Jackson hat bei Herr der Ringe das super einsetzen können, seinen Hang zu epischem Fantasy-Zeug, aber der Himmel, in dem sie da ist, der ist einfach, der rastet vollkommen aus mit Wechsel von Jahreszeiten, mit Wechsel von Location, mit Wechsel von Zeug und alles ist so furchtbar transzendental. Mhm. Und es ist so, ouch. Und wenn man alles 15 Nummern kleiner gemacht hätte, wäre wahrscheinlich alles viel glaubwürdiger geworden. Und du hättest dann tatsächlich sowas machen können, wie du jetzt gesagt hast, dass man wirklich eingreifen kann als Geist vielleicht. Macht man halt eine Geistergeschichte draus, ist so auch gut. Und dann ist es eben auch wirklich plausibler, dass sie dann den Mörder tatsächlich enttarnen. Ja, ja, ich fand die Bilder, ist so ein bisschen Hit and Miss. Also einige Bilder fand ich wirklich gelungen vom CGI und auch sogar von der Bildsprache. Ich würde nochmal die Flaschen hervorheben. Ich fand, das war eine ganz gute Szene. Ich finde es auch gut, wenn der Mörder, also das ist alles sehr simpel. Das sind wirklich ganz simple Allegorien, aber ich finde es, visuell funktioniert es ganz gut, wenn der Mörder ihre Kette wegwirft ins Wasser und sie dann selbst im Wasser untergeht. Ja. Das sind irgendwie so Zeichnungen. Ich habe dafür auch durchaus so einen Softspot für so eine Jenseitsdarstellung, wo alles ein bisschen drunter und drüber geht und mit verschiedenen visuellen Reizen gespielt wird. Es war halt dann am Schluss doch eine Nummer zu kitschig und zu transzendental, hast du gerade gesagt. Ja. Ich habe so aufgeschrieben. Mhm. Also es war auf jeden Fall irgendwie so vom Gefühl her alles zu wabernd. Ja. Und das Problem war halt auch, dass das dann immer nicht gut im Kontrast stand zu dem, was im Leben im Diesseits passiert, mit der Mördergeschichte, mit dem Mörder, der frei rumläuft. Ja. Was ich wieder gut fand, war, dass wir dann irgendwann eine Verortung haben, dass sie im Safe ist. Mhm. Das war so ein Moment, wo man sagt, es ist ein realistischer Moment, wo du weißt, okay, da ist sie und da könnte man sich jetzt dran hangeln, findet es jemand raus, kann jemand den Safe öffnen und so weiter. Aber das hätte ja alles keine Rolle gespielt. Er hat ja den Safe dann da ins Loch geworfen. Ja. Ich fand, es ist eine komische Entwicklung insgesamt. Also, um nochmal zu Funny Games zurückzukommen, wenn sie wollen doch eine plausible Entwicklung. Es gibt halt keine plausible Entwicklung, weil diese Mördersuche führt auch zu nichts. Der Mörder flieht dann halt. Hm. Aber dann schafft der Film das nicht konsequent zu machen, dass er uns sagt, dass die Mördersuche zu nichts führt, könnte er auch machen. Hm. Aber stattdessen gibt er uns so eine Katharsis in einer wirklich absurden Sterbeszene des Mörders, wo sie offensichtlich nochmal extra auf die Kacke gehauen haben, weil sie wollten, er ist zuerst nur eine Klippe runtergestürzt und dann war das wohl zu wenig. Mhm. Und deswegen mussten sie für das Publikum, damit sich das besser fühlt, nochmal zeigen, wie er auf verschiedenen Felsen aufdotzt und am Schluss blutend und schwer atmend da unten liegt und langsam schmerzhaft verreckt. Das haben sie echt über Testaufführungen herausgefunden. Ne? Die haben sie das Publikum befragt und wie war der Film und so. Und dann gab es halt viele Stimmen, die gesagt haben, ja, wir wollen mehr Gewalt, wir wollen mehr sehen, dass der wirklich leidet am Ende. Und das war auch so wieder so in your face Emotionen. Hey, du hast diesen Menschen, jetzt darfst du auch zusehen, wie er so richtig elend krepiert nochmal. Ja. Geht's dir jetzt besser? Geht's dir besser? I was raped. ich weiß nicht, das ist so schwer, dann noch irgendwie zu Faziten, weißt du, was ich meine? Es ist so all over the place, der Film, dass ich ganz schlecht sagen kann, wie ich den ganzen Film fand, weil es so echt so viele Sachen gab, die ich wirklich gut inszeniert fand, so Einzelteile, und die mich auch von einer Szene in die nächste getragen haben und mich motiviert haben, weiterzugucken und auch ich wollte wissen, wie es weitergeht und was mit ihr ist, aber ich wollte halt auch echt zwischendurch sagen, liebe CGI-Abteilung kündigt einfach und sagt, nee, das ist uns zu viel, lass das. Also um das nochmal stark zu machen, ich find's krass, wie derbe mit dem Film umgegangen wurde. Ich kann es nachvollziehen, woher das kommt, weil wie gesagt, ich fand's auch ärgerlich, wie der Film so Emotionen draufdrückt und wie aggressiv er mir diese Emotionen verkaufen will. Ja. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, wow, das ist so ein schlechter Film. Also, keine Ahnung, ich mal ganz kurz gucken. Es wurde wirklich böse über den Roger Ebert, hat den auf seiner Most Hated List und genau. Er hat darüber geschrieben, das ist ein schrecklicher Film mit der Botschaft, wenn du ein 14-jähriges Mädchen bist, das brutal vergewaltigt und ermordet wurde, kannst du dich auf den Himmel freuen, auf den du dann mit den anderen Opfern dieses Mörders herumtanzen darfst. Ich würde gar nicht so weit gehen, weil, also, ja, wie gesagt, dafür war das einfach, also klar, man kann das sehen, dass hier eine Vergewaltigung erzählt wurde, vor allem wenn man die Buchvorlage dazu nimmt, habe ich gar nicht, allein dadurch, dass ich die Vergewaltigung einfach nicht gesehen habe und gedacht habe, okay, die wurde nicht gezeigt und hat im Film nicht stattgefunden, wurde das für mich ein bisschen entschärft. Ich kann diese Wut total gut nachvollziehen und ich fand, es war wirklich ein unterdurchschnittlicher Film, der mich kalt gelassen hat, weil er zu sehr auf die Emotionen gedrückt hat. Ja. Das Projekt ist ja auch, hat ja auch eine lange Entwicklung hinter sich, ne? Die hatten ja das relativ schnell geplant, das zu verfilmen, diese Vorlage. Und dann haben das verschiedene Leute hin und her gereicht. Und dann gab es da mal einen Entwurf und da mal einen Entwurf. Und dann haben später auch Leute, die im frühen Stadium dabei waren und das anders gemacht hätten, danach gesagt, um Gottes Willen, ich hätte diese My Little Pony heile Welt da komplett rausgelassen. Und weißt du, es sind halt, es ist viel passiert mit diesem Skript und ja. Man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen sollen, so, das ist jetzt unsere Version und wir lassen Peter Jackson bitte raus. Peter Jackson hat ja gesagt, er wollte, wie wird der Name ausgesprochen, Sawas? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Sawas Ronan wollte er diese Vergewaltigungsszene nicht zumuten, weil sie zu dramatisch wäre und sie wollten das alles ein bisschen anders machen und so. Ich habe das Gefühl, es ging vor allem um das PG-13-Ding. Ja, wahrscheinlich. Und das ist wohl das, was auch letzten Endes dem Film nicht gut getan hat, dass sie, er ist an einer Zeit rausgekommen, als dieses Young-Adult-Ding gerade so am, Young-Adult-Fantasy gerade so am Wachsen war. Ja, das Tribute von Panem, ich muss einmal kurz gucken, wann der erste Hunger Games Film war. Der war 2012, der war tatsächlich später. Interessant. Aber Twilight war um die Zeit dann wahrscheinlich, ne? Das weiß ich gerade nicht. Jetzt darf ich dem Film nämlich nicht unrecht tun. Twilight war 2009 und Twilight hat das so ein bisschen losgetreten. Also der erste Twilight Film war 2008. Das heißt, dieser Film fällt irgendwie so in die Zeit, als das gerade hochgekocht ist. Und Hunger Games war dann ja so ein bisschen die intellektuelle Version davon. Ja. Aber sie haben halt Fantasy-Filme gemacht für ein Teenager-Publikum. Mhm. Und das wurde ja auch bei der Verfilmung von Tribute von Panem viel kritisiert, dass sie da auch das PG-13 gesucht haben, dementsprechend die Gewalt sehr krass gekürzt haben in einem Film, in dem es eigentlich um Gewalt geht, weil die Teenager übereinander herfallen. Ja. Und ja, ich kann es einerseits verstehen, weil es ist natürlich auch ein Teenager-Thema. Es ist jetzt nicht, es ist ein Film für Teenager. Ich weiß auch nicht, ob das ganze Thema funktionieren würde, wenn du es für Erwachsene drehst, weil es ist, die Protagonistin ist Teenager, es sind Teenager-Themen, die drin sind. Nein, das geht für Erwachsene. Ich glaube, es geht für Erwachsene und das Buch ist auch für Erwachsene. Also das Buch ist wirklich nicht an Teenager gerichtet. Das ist ein erwachsenes Buch und das Thema ist ganz klar an Erwachsene auch entsprechend umgesetzt und beschrieben. Weil die Vergewaltigung ja auch ordentlich beschrieben wird und alles. Ja. Bin mir ganz sicher, dass der Film funktioniert hätte und viel besser funktioniert hätte, wenn sie es wirklich für Erwachsene gemacht hätten. Mhm. Wobei ich mir das auch gerade schwer vorstelle, wenn sie, also ich weiß nicht, ob mir das den Film noch madiger machen würde, wenn sie zum Beispiel die Vergewaltigung zeigen würden und dann die Himmelsvision. Nein, da müsstest du ganz viel anders machen. Ja. Also da müsstest du auf diese ganze, auch die Off-Stimme von ihr, wie sie die ganze Zeit, ach und jetzt bin ich tot und ich hoffe, dass ihr ein schönes, langes Leben habt. Darauf musst du alles verzichten dann. Weil das ist das ist an die Jugendlichen gerichtet. Ja. Das ist die Stimme aus dem Off für die Jugendlichen, um ihnen zu sagen, du siehst da jetzt gerade eigentlich traumatische Ereignisse, aber wir versuchen dir es besser zu verpacken, damit du nicht traumatisiert aus dem Film rausgehst, weil du zu jung bist, um eigentlich sowas in der schlimmen Version und realistischen Version zu sehen. Also vielleicht ist das Hauptmanko des Films tatsächlich, dass er oft einfach aufs falsche Zielpublikum abgezielt hat. Ich bin mir ganz sicher, aber ich glaube auch, dass Peter Jackson einfach in allem, ich sehe das immer bei Peter Jackson, dieses Bedürfnis nach Fantasy-Epos und epischen Sachen und viel zu großen Sachen für so ein kleines Thema. Also nicht kleines Thema im Sinne von klein geredet, aber im Sinne von, es ist eigentlich eine gute, intime Geschichte und kein Herr der Ringe. Das Krasse ist tatsächlich, dieser Film hat mich dazu gebracht, nochmal so zurückzudenken an Peter Jackson-Filme und wie die inszeniert sind und ich war ein großer Fan der Herr-der-Ringe-Trilogie. Aber wenn ich jetzt zurückdenke und nochmal drüber nachdenke, was für Szenen unangenehm waren in diesem Film, weil sie einfach zu aggressiv emotional waren. Mhm. In Herr der Ringe, in der Trilogie, gab es in jedem Film auch solche Szenen, die einfach drüber waren. Die einfach, wo einfach so ein Punkt überschritten wurde, an dem ich dann dachte, uff, das ist jetzt zu viel und jetzt will der Film zu sehr mir seine Emotionen aufs Auge drücken. Also Galadriel und Co. Diese Elben und diese... Ja, auch, auch schon Frodo, auch einfach so kleine Szenen, in denen Frodo irgendwas macht und wir extreme Nahaufnahmen haben und Zeitlupen und ein besonderes Gefühl vermittelt bekommen sollen. Ach so. Die Beziehung. Zum Beispiel die schrecklichste Szene in Herr der Ringe. Ist ganz eindeutig, wenn alles geschafft ist und Frodo in der Ring wurde zerstört und dann wird er wach im Bett im nicht im Auenland, sondern bei den Elben liegt er im Bett. Ja. Und dann kommt Gandalf und dann lacht er. Und dann kommen die anderen, dann lachen sie auch. Oh alle. Gott, ja, und dann okay. Dann gibt es diese Zeitlupen-Szene, in der alle lachen. Ja. Okay. Und es ist total, es ist bizarr. Ja, es stimmt. Und es soll uns, es ist aber eine Szene, die uns Erleichterung, erleichternde Emotionen bieten soll. Und es ist nur bizarr. Ja, du könntest da so Horrorfilmmusik drunter legen und dann. Und die Herr der Ringe-Trilogie, so sehr ich die Filme schätze, hat viele von diesen Momenten. Und auch die Heavenly Creatures, auch ein Teenager-Film mit düsterer Thematik aus den 90ern, den ich wirklich gerne mag. Ich mag den sehr gerne, den Film. Der hat, glaube ich, auch diese Momente. Da haben wir auch diese Verknüpfung von Mord und von im La-La-Land rumtanzen. Ja. Aber da passt es besser thematisch. Will sagen, vielleicht hatte Peter Jackson das schon immer und er hat es einfach bisher geschafft, das immer ganz gut zu verschleiern und in meinem Himmel. Vielleicht auch, weil die Story dann zu schwach ist, weil das Grundsetup zu schwach ist, kommt das alles raus. Und das ist so ein böses Urteil über einen Film, aber er hat mir ja ein bisschen Peter Jackson auch madig gemacht. Ja, aber wirklich. Aber ich glaube, ich finde den Film insgesamt besser als du, weil ich immer wieder anknüpfen kann, weil mir immer wieder die Inszenierung einzelner Szenen gut gefallen hat und ich Themen, die er aufmacht, durchaus ernst nehmen konnte, dann auch was, wo du dich schon zu sehr drauf gestupst, mit der Nase drauf gestupst oder dir das ins Gesicht geklatscht fühlst. Während ich noch denke, ja, okay, ist in Ordnung, ich komme damit klar, dass es jetzt ein bisschen drüber ist. Ja, mir war der Einstieg einfach schon zu aggressiv und dann schwebte das die ganze Zeit so drüber. Ja. Und irgendwann so in der Mitte des Films dachte ich, wow, der Film ist bestimmt bei der Kritik durchgefallen. Der hat bestimmt schlechte Kritiken gekriegt. Ja. Und als ich dann danach drauf geguckt habe, weil ich, also ich, wie gesagt, ich fand den Film nicht gut, aber ich war dann trotzdem nochmal überrascht, wie krass mit dem Film ins Gericht gegangen wurde. Fast so, dass ich denke, eigentlich müsste man was zur Ehrenrettung sagen, weil das wirklich hässlich ist, wenn so derart von allen auf den Film draufgehauen wird. Ja. Mir fällt halt leider nicht viel zur Ehrenrettung ein. Das ist das Problem. Wusstest du übrigens, dass Ryan Gosling eigentlich die Rolle von Mark Wahlberg spielen sollte? Ja. Und nee, nicht von Mark Wahlberg. Doch, von Mark Wahlberg. Ja, wirklich? Nee. Von Jack, oder? Jetzt muss ich auch nochmal gucken. Doch. Ja. Doch, stimmt. Ja, genau. Und es hieß dann in der offiziellen Erklärung, dass er rausgegangen ist, weil beide festgestellt haben, nee, der passt nicht in die Rolle, es stimmt nicht ganz, er müsste ja eigentlich, er ist viel zu jung für die Rolle und so weiter. Und dann hat irgendwann Ryan Gosling zugegeben, dass er sich für die Rolle einiges angefressen hat und einen Schnurrbart hat wachsen lassen, ohne dass Peter Jackson Bescheid wusste. Mhm. Und dann einfach rausgeflogen ist. Er ist halt angekommen in diesem Zustand und Peter Jackson hat gesagt, hallo, geht's noch? Ich wollte nicht Ryan Gosling. Ich wollte nicht diesen Ryan Gosling. Ich wollte Plakat hochhalten, diesen Ryan Gosling. Genau. Ja. Ist wahrscheinlich auch besser so. Also. Ja. Ryan Gosling hätte sich vielleicht mit dem Film nicht so viel Gutes getan. Ja. Ja, ich finde es tut mir tatsächlich leid. Ich fühle mich so ein bisschen wie einer, also wie auf dem Schulhof, wenn alle jemanden mobben und ich komme dazu und mobbe mit, weil der Film wirklich so schlecht, so fies runtergemacht wurde und man so viel Hate findet gegen diesen Film. Ja. Oh, ich finde ihn halt wirklich nicht gut. Ich kann ihn nicht verteidigen. Es tut mir noch nicht mal leid, weil er dafür ist er mir dann halt auch doch zu aggressiv und dann denke ich, er ist selbst schuld, wenn er versucht, mir so krass die Emotionen aufzudrücken. Was soll ich dann machen? Okay. Ja. Ich bin ein bisschen gnädiger mit ihm. Wirklich. Weil ich wirklich ein paar Sachen davon ganz gut finde und ich glaube, wenn man irgendwie so 45 Minuten rauskürzen würde, die schlimmen Teile, und die Geisterdarstellung von ihr vielleicht ein bisschen besser irgendwie noch hinkriegt und den Himmel komplett weg und das Ganze ein kleines bisschen umstellt. Ich glaube, es könnte gut sein. Ich weiß nicht. Und mal Wahlberg austauscht. Gab's Gepflege, was man rauskürzt? Kürzt man das eine raus, hat man einen lahmen Fantasy-Kitsch? Kürzt man das andere raus, hat man einen lahmen Thriller über eine Serienmördersuche? Kürzt man das andere raus, hat man eine lahme Familiengeschichte über Trauer und das Auseinanderbrechen einer Familie wegen des Verlusts eines Familienmitglieds? Ja, aber es wäre doch mal spannend, das mal zu probieren. Sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal mit der Schere ran und schneide mal meine Version des Films zusammen aus dem existierenden Material. Oh, wow. Ich glaube tatsächlich, das Beste... Nee, es ist alles, das ja, es waren einfach in jedem Moment zu wenig Highlights, als dass man daraus einen funktionierenden Film schneiden könnte. Auch wenn die Ansätze gut sind, ich finde es eigentlich spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert mit einer Familie, nachdem sie ihre älteste Tochter verloren hat durch einen Mord. Ja. Aber der Film, die Szenen, die das behandelt haben, hatten zu wenig Fleisch. Und man kriegt mit diesen Szenen allein kriegt man kein gutes Familiendrama erzählt. Sag mal, auch wie lame ist das eigentlich, so ein Hideout zu bauen und einer 14-Jährigen zu unterstellen, dass sie es total geil findet, dass ein Nachbar so ein Hideout gebaut hat. Das ist schon auch ein bisschen abwegig, oder? Ja, das ist vielleicht so ein 70er-Ding, 70er-Vorort-Ding und alle, man kennt sich und fühlt sich wohl, aber ja. Ist schon ein bisschen weird. Sehr, ja, ist es. Also, dass er sie auch damit kriegt, dass er sagt, ach schade, ich wollte jetzt unbedingt jemandem zeigen, was ich da gemacht habe. Und sie ist voll begeistert von diesem Hideout und denkt sich nichts dabei. Es weiß nicht. Irgendwie. Ja. Und es ist noch so eine Gruselhöhle, die er da gebaut hat. Mit den Puppen, die da rumstehen und den Zeitschriften. Nee. Ach. Irgendwie nicht. Ja. Wollen wir unsere Top-Liste machen? Ich will über gute Filme reden. Okay. Jingle. Teenager-Filme. Teenager-Filme. Filme für Teenager, Filme mit Teenagern, Filme über Teenager. Filme von Teenagern? Kennst du einen guten Film von einem Teenager? Nein. Schade. Als wir haben, als ich 15, 16 war, haben wir einen Slasher-Film gedreht. Okay. Im Haus von einem Freund. Und zwar wirklich groß ambitioniert mit der, was war das für eine Kamera? Das ist eine gute Frage. Also es war natürlich nicht digital, es war ich kenne mich mit den Kassettenformaten nicht mehr so gut aus. Es war so ein Mini-VHS-Format. Und dann haben wir auf jeden Fall mit einer Kamera und mit einem Halloween-Scream-Kostüm, also mit der Maske und mit auch so einem Umhang und viel Theaterblut, was wir uns gekauft haben und so Messern, die sich eindrücken, wenn sie auf dem Körper gehalten werden, haben wir einen Slasher-Film gedreht. Das ist mein Lieblings-Teenager-Film von einem Teenager. Okay, schön. Nicht so gut wie unser Star Trek-Remake. Was? Wir haben auch einmal versucht, Star Trek zu drehen, das war nicht so sonderlich toll. Geil. Und eigentlich war am besten, aber da war ich noch kein Teenager, war Müllman. Das war eine Superman-Parodie, die habe ich mit meinem besten Freund damals gedreht, ich 10 oder 11 war. Geil. Hast du irgendwas davon noch? Nein. Das war alles analog und wurde nie digitalisiert. Und ich könnte mal schauen, ob irgendwo noch Kassetten rumliegen. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich. Schade. Das war auf jeden Fall witzig, weil da haben wir ihn als Müllmann im Superman-Outfit auf den Tisch gelegt und dann so die Kamera von der Perspektive so gehalten, dass es aussieht, als wäre er in der Luft. Also einen Meter über dem Boden. Schön. Ja. Okay, die Top 3 Jugendfilme. Hast du Honorable Mentions? Hab ich, aber ich habe vorhin angefangen, das heißt, du solltest jetzt mal loslegen. Okay, Honorable Mentions, die nicht in der Liste gelandet sind, weil wir sie einfach schon besprochen haben, sind 10 Things I Hate About You, was wahrscheinlich auf Platz 1 landen würde normalerweise. Oder Cruel Intentions. Oh, ja. Ne? Den hatten wir noch, über den haben wir noch gar nicht geredet. Den haben wir noch nicht geredet, aber den habe ich schon mal in Toplisten gehabt, ein paar Mal, glaube ich, oder ein, zweimal mindestens. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass der im Zuge dieses Podcasts jemals erwähnt worden wäre. Doch, doch, ich weiß ja? noch. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Episode. Aber Cruel Intentions, also gefährliche Liebschaften, habe ich schon mal gehabt. Tolle Neuinterpretation mit. Ganz toll. Ach, das war Filme, die Top 3 der Filme, die aus literarischen Vorlagen sind, die schon ein bisschen länger her sind. Stimmt, da hatten wir auch über Romeo und Julia geredet, oder? Ich glaube ja, das war, glaube ich, die Shakespeare-Episode. Ja. Okay, und ich hätte noch Heathers. Oh, den haben wir auf jeden Fall auch schon mal genannt. Den haben wir auch schon mal genannt. Ja, toller Film. Ganz, ganz weirder Film. Also total. Ja. Hä? Okay. Das also fängt an wie so ein typischer Teenager-Highschool-Film, aber er hat irgendwie echt weirde Momente und eine seltsame Entwicklung. Und dann wird verdammt viel getötet. Ja. Das war da krass. Ja, ja, einer meiner liebsten Filme aus der Zeit irgendwie. Cool. Ja. Ja. Und es gibt natürlich ganz viele Sachen, die irgendwie in dieses Horn stoßen. Irgendwie ist Back to the Future auch so ein. Das ist alles so, weiß ich nicht, ja. 90er, 80er, 90er ja. Filme, die irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich weil wir einfach in den 80er, 90ern sind. Ja, wobei wir in den 80ern noch keine Teenager waren. Das war ja die große Zeit des Teenager-Films, als diese ganzen Brad Pack-Filme rauskamen. Brad Pack? Brad Pack, tatsächlich die Großmäuler. Das war wirklich ein gängiger Name für eine Gruppe von Schauspielern. Okay. Und zwar primär die Schauspieler, die in Breakfast Club mitgespielt haben. Aha, den hätte ich nämlich auch noch genannt. Hatten wir, glaube ich, bei Mikrokosmos Schule hattest du den damals genannt. Ja, genau, genau. Und die, also ich kriege die Namen nicht mehr zusammen, die haben in ganz vielen Filmen mitgespielt. In Deutschland sind die nicht so groß rezipiert worden, nur so ein paar davon. Mhm. Pretty in Pink gehört dazu zum Beispiel oder... Der ist in Deutschland gar nicht so bekannt. Und dann, wie hieß dieser eine, St. Elmo's Fire, den auch kein Mensch in Deutschland kennt. Okay. Ich habe nie keinen von diesen Filmen auf meiner Liste, weil ich finde, 80er Teenager-Filme sind doch manchmal echt problematisch. Ja, ja. Es gibt von College Humor so einen tollen Sketch, wo sie drüber reden, dass sie jetzt ein paar Streiche spielen wollen. Dann überlegen sie, was für Streiche sie machen könnten. Und lassen sich inspirieren von Teenager-Filmen aus den 80ern und stellen fest, dass 90% der Streiche in 80er-Teenager-Filmen einfach mal Rape-Jokes sind. Ach du Scheiße. Was tatsächlich der Fall ist. Also, oh fuck. Die 80er-Teenager-Filme haben eine merkwürdige Sexualmoral, wo dann zum Beispiel unser nerdiger Held in ein Kostüm schlüpft, um Sex mit der Freundin des coolen Footballspielers zu haben. Okay. Was einfach mal eine fucking Vergewaltigung ist. Krass. Und das ist aber halt lustig, ne? So. Und sie schämt sich dann furchtbar, wenn das rauskommt. Das ist halt ein netter Gag. Oh mein Gott. Okay. Und halt, ja, komm, lasst uns eine Kamera in der Mädchenumkleide aufstellen. Genau. Lustig, ja, unsere lustig, Helden. Lustig. Mhm. Lasst uns Juckpulver machen, damit die Frauen sich alle ausziehen. Lustig. Stimmt, aber das ist der Umgang mit diesem Thema der 80er, das ist richtig, ja. 80er Rape Culture in Scheiße, Mann. Wow. Ja, und ich erinnere mich an die Zeit und ich erinnere mich an meine Gedanken zu der Zeit und schäme mich ganz furchtbar dafür. Dito. Das ist krass, ne? Es ist so, ne? Ja, total. Wow. Und das ist die Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, ne? Ja. Und wir fanden das halt auch lustig. Das war halt guter alter sexistischer Humor. Wow. Ja, ja. Okay, und ich hätte noch als Honorable Mention, jetzt muss ich überlegen, was ich da rausnehme aus meinem. Nee, mehr habe ich nicht. Mach du erstmal. Meine Honorable Mentions. Einmal zwei Serien, die ich einfach nicht drin habe, weil es Serien sind. Ja, ich habe volle keine Serien mit drin. Weil ich einfach nicht, es ist einfach gerade, sind die, der Hot Shit sind einfach Serien gerade, muss ich mal sagen. Ich hoffe, ich nehme nichts aus deiner Liste, aber es sind keine aktuellen Serien. Okay. Meine Honorable Mention Nummer 1 ist Willkommen im Leben aus dem Jahr 1994, My So-Called Life. Hat leider nur eine Staffel gekriegt. Ich erinnere mit Claire Danes, ja. Die damals wirklich einfach mal 13 Jahre alt war, als sie das gespielt hat. Wirklich krass. Ein Teenager, der einen Teenager spielt. Stimmt. Und eine wunderbare Serie, die den Zeitgeist der 90er Jahre so zwischen Crunch und No Future und gleichzeitigem Aufbruch der Clinton-Ära perfekt einfängt. Ja. So ein bisschen auch spielt mit mythischen Themen. Es gibt, manchmal wird es so ein bisschen zu esoterisch. Ja. Aber ganz großartige Themen hat und weit seiner Zeit voraus ist, zum Beispiel ist einer der Nebencharaktere ist ein homosexueller Teenager, der dann auch tatsächlich sein Coming-out hat und ist der beste Freund unserer Protagonisten. Es wird über Drogen geredet, es wird über sexuellen Missbrauch geredet. Und die Serie war, glaube ich, damals einfach zu hart und zu düster und man wusste nicht genau, wer das Zielpublikum ist, weil teilweise spricht es halt wirklich Teenager an, weil es Teenager Liebesgeschichten erzählt. Ja. Und andererseits wirklich harte gesellschaftskritische Themen. Ganz tolle Serie, leider nur eine Staffel. Mhm. Gibt's bei Amazon, aber ich glaube nur zu kaufen. Okay. Unbedingt ansehen. Und das zweite ist eine Serie, die von der Haltung ähnlich war, aus den 2000er Jahren, und zwar eine britische Serie, Skins. 2007 bis 2013, allerdings nur die ersten beiden mit Einschränkungen, die ersten drei Staffeln, wirklich sehenswert. Mhm. Und sie zeigen auch Teenager, die sehr viel durchmachen. Viel Themen sind halt auch Drogen, Sex, Gewalt und aber mehr Humor als bei Willkommen im Leben und einen wirklich lustigen, romantischen Blick auf das Teenager-Dasein und vor allem einen sehr authentischen Blick. Es wird nichts ausgelassen, es wird nichts beschönigt, es wird wirklich, aber auch gleichzeitig mit merkwürdigen, bizarren Humor erzählt. Tolle Serie, kann ich nur empfehlen, ja. Okay, cool. Und Honorable Mention hat es einfach nicht in die Liste geschafft. Kids von Larry Clark. Ah ja. Als Auseinandersetzung mit den düsteren Seiten des Teenager-Lebens. 1995, guter auch, Film. Auch hart zu sehen. Also, hart zu sehen, schwer zu ertragen teilweise, ja. Ja. Ich bin mit meinem Platz 3 als erstes dran, ne? Oh. Platz 3, Serie Sex Education. Nein, kenne ich nicht. Schade. Du musst Sex Education auf Netflix gucken. Ja. Es ist wirklich richtig genial. Richtig, richtig gute Serie. Einfach im Grunde wieder so Highschool-Ding, ne? Hat inzwischen drei oder vier Staffeln oder sowas mit Scully, mit, wie heißt sie? Gillian Anderson? Gillian Anderson als Mutter eines Sohnes, der auf dieser Highschool ist. Und sie ist Sexualtherapeutin, wenn ich das richtig erinnere, dass das der richtige Beruf ist. Aber sie hat irgendwas mit Sex auf jeden Fall zu tun und berät Leute. Und sie redet sehr offen über Sex mit ihrem Sohn und der weiß sehr viel mehr über Sex als alle seine Mitschüler und er macht dann quasi in der Schule eine Beratungsstelle für Sex auf. Und zwar auf dem Klo. Wie alt ist er? Er soll, glaube ich, so 17 sein oder okay. So. Cool, das klingt total, und es ist Comedy, oder? Es ist Comedy und es ist aber unglaublich großartig, weil sie alle möglichen, sie haben sehr diverse, sehr diverses Cast und auch, also weil was ethnische Sachen betrifft, als auch was sexuelle Orientierung betrifft und so. Und macht alle Themen auf, die mit Sex zu tun haben und auch alles drumrum. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll aufgemacht. Also wirklich cool. Toll. Nur empfehlenswert. Okay. Alle gucken. Guckbefehl. Absoluter Guckbefehl. Ja. Dein Platz 2? Platz 3. Platz 3? Das ist mittlerweile auch so ein Running Gag, dass du immer mit den Zahlen ein bisschen durcheinander kommst. Ich habe hier extra so Karten liegen. Was mache ich heute falsch? Mein Platz 3 ist ein Kurzfilm. Oh. Von Spike Jonze. Okay, also nicht Spike Jonze, wie du oft so sagst. Spike Jonze, ich habe es mir jetzt endlich eingetrichtert. Ich muss mir auch mal die Karten legen, was ich alles falsch mache, vor allem Namen aussprechen. Und Saoirse Ronan, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, gehört mit Sicherheit dazu. Das werde ich nachher nochmal nachhören. Ja. Scenes from the Suburbs aus dem Jahr 2011. 30-Minuten-Film mit der Musik von Arcade Fire. Das ist eine kanadische Indie-Rock-Band. Ja. Und es geht um Jugendliche, die in einer Vorstadt groß werden, in der Krieg tobt. Es wird nicht genau erklärt, was für ein Krieg das ist. Mhm. Es gibt irgendeinen Bürgerkrieg, überall sind Soldaten und die überwachen alles und es ist so, ja, wie so ein autoritäres System. Und die Jugendlichen versuchen trotzdem irgendwie ihr Leben zu genießen. Mhm. Und es ist eine wunderschöne Kombination von dieser Melancholie und auch Nostalgie des Großwerdens im Vorort mit dieser düsteren Seite, wenn einfach mal halt Krieg gezeigt wird und sie fahren halt mit ihren Fahrrädern rum und erleben Abenteuer und am Straßenrand stehen Soldaten, die Leute hinrichten. Okay, krass. merkwürdiges Erlebnis, dieser Film. Unbedingt sehenswert, auch mit großartiger Musik. Wie kommt man an sowas ran? Den findest du wahrscheinlich bei Vimeo oder YouTube oder Dailymotion. Okay. Ich kann einen Link in die Shownotes hauen. Ja, das wäre super, wenn das irgendwie einigermaßen legal. kennst du Caldfire? Nee. Dann auch noch mal eine Hörempfehlung dafür. Das ist eine kanadische Indie-Rock-Band und die ist so ein bisschen inspiriert von diesem kanadischen Ding der 2010er Jahre, so sehr bombastischer Indie-Rock. Die sind viele Leute und die haben diverse Instrumente und diese kanadischen Indie-Rock-Bands haben so eine Zeit lang das einfach gerne gemacht, dass sie sehr viele Tonspuren übereinander legen. Das heißt, da ist dann noch eine Violine im Hintergrund und dann kommt noch ein Banjo mit rein und dann kommt noch ein Chor und es ist sehr bombastisch und sehr überladen. Okay. Gefällt nicht jedem, ich liebe es. Okay. Also so ein bisschen wie dieser Film. Also für den wir gerade eigentlich am Wickel haben. Nein. Also es ist von allem zu viel. Von allem zu viel, das stimmt tatsächlich. Es ist auch teilweise echt kitschig, aber es ist irgendwie ein schöner Kitsch. Okay. Das war dein Platz 3. Dann muss ich jetzt Platz 2? Ja. Platz 2 ist für mich für deutsche Filme jetzt gerade reserviert. Und zwar 2. Das ist ein Thai. Und zwar 2 Filme, bei denen ich dabei war. einfach Sommersturm. Es ist ein ganz toller Film über Erwachsenwerden und sexuelle Präferenz entdecken. Also ein Schwuler im Ruderclub zu einer Zeit, in der das echt schwierig war, sich da zu outen. Mit Tobias? Genau, mit Robert Stadlober und diversen anderen Kollegen. Es ist einfach wirklich von Marco Kreuzpaintner ein wirklich toller Film übers Erwachsenwerden und über wie man das jetzt macht mit dem Outing oder nicht oder was oder in welchem Umfeld bewegt man sich da. Und es ist halt auch eine Komödie, aber eben eine dramatische Komödie. So typisches deutsches Comedy-Drama. Ja. Den mochte ich auch sehr. Ich fand auch tatsächlich, du hast gesagt, es sind beide Filme von dir, das heißt, ich nehme dir jetzt nicht irgendwas weg, wenn ich sage, dass ich auch Crazy sehr crazy schön fand. Crazy war gut, ja, das stimmt. Genau. Und ich mochte auch diesen Film, obwohl ich sonst mit dem Schauspieler gar nicht so viel anfangen kann. Ich glaube, das ist auch so ungefähr die Zeit. Schule hieß der, mit ganz bekannter deutscher Schauspieler, der damals noch jung war. Daniel Brühl. Ach, Daniel Brühl. Der ist doch so omnipräsent. Genau, ich bin auch nicht der größte Daniel Brühl-Fan. Aber in Schule war er ziemlich gut und er hat kurz danach Nichts bereuen gemacht, was auch ein schöner deutscher Teenager-Film war. Also ich mag Daniel Brühl tatsächlich sehr gerne, muss ich sagen. Also ich irgendwie mag ich seine Präsenz und ich mochte ihn auch in Goodbye Lenin sehr und später in seinen größeren Sachen, auch internationalen Sachen sehr. Es gibt eine ganz tolle Serie, The Alienist auf Netflix, ganz toll mit ihm in der Hauptrolle. Es gab wirklich ganz tolle Sachen gemacht. Ich finde ihn wirklich gut. Er war mir, glaube ich, irgendwann einfach zu präsent. Ja, es gab wirklich eine Phase, wo er wirklich überall zu sehen war. Ja. Aber ein sympathischer Mensch und ja, wirklich toll. Solider Schauspieler. Ja, wirklich. Solide ist fast schon gemein. Also wirklich guter Schauspieler. Aber wenn ich solide sage, meine ich das nicht böse. Wenn ich solide sage, meine ich wirklich solide. Okay gut. und ein Teil mit Vergiss Amerika, was auch ein ganz, ganz toller Film war über Jugend und über drei Leute, die, also eine Frau und zwei Jungs, die rausfinden wollen, was sie denn eigentlich dann mit ihrem Leben machen wollen. Junge Menschen, der eine will unbedingt amerikanische Luxusautos verkaufen in seinem Dorf, in dem er da ist, wo es eigentlich niemanden interessiert, wo sich also auch keiner leisten kann, wo es also völliger Blödsinn ist. Eigentlich, also so wird es zumindest dargestellt. Sie will Schauspielerin werden und er will Fotograf werden und alle haben so semi Erfolg oder versuchen es irgendwie und er verkauft dann seine Schlitten nicht wirklich, hat sie alle dastehen und kommt aber in Pole und macht mit ihm irgendwie so einen Verschiebebahnhof auf für geklaute Autos, was er mehr oder weniger ignoriert, sondern einfach nur, ach, der gibt mir ein bisschen Geld, damit ich das Auto nach Polen fahre, ist doch nichts dabei. So, weißt du? Und dann stirbt er am Ende und es ist wirklich ein wirklich trauriger Film über Wünsche und Träume, die mehr oder weniger schwierig zu erfüllen sind. Und sie ist zwischendurch in der Synchronisation eines Pornofilms und hat das als Tiefpunkt ihrer Karriere als Schauspielerin. Es ist halt wirklich, der greift tief in die Kiste der traurigen Entwicklungen eines eigentlich großen Lebenswunsches. Ja. Aber so viele schöne, gute Momente dabei, so viele liebevolle Ideen. Ganz toller Film. Vergiss Amerika. Absolut empfehlenswert. Ich glaube, ich habe den noch nicht gesehen. Du musst ihn gucken. Wir kennen uns so lange und ich glaube, ich habe den Film noch nicht gesehen. Das ist total traurig. Das ist auch mein allererster Film gewesen, wo ich mitgespielt habe. Als kleiner 15-jähriger. Ich spiele den kleinen Bruder von dem einen. Und es war eine ganz tolle Erfahrung, aber nicht nur deswegen finde ich den Film toll, sondern einfach, weil der Film wirklich gut geworden ist. Ja. Mein Platz 2 ist auch ein trauriger Film. Mhm. Aus dem Jahr 1986, Das Messer am Ufer. Und zwar ein Drama über eine Punk-Clique, in der einer ohne ersichtlichen Grund einen Mord begeht und sie dann überlegen, wie sie damit umgehen und sie beschließen, dass sie die Leiche verschwinden lassen, weil sie zusammenhalten wollen. Mhm. Mit einem ganz jungen Keanu Reeves. Oh. Ein Film, der, ja, er zeigt halt wirklich so ein bisschen den Zeitgeist der Neo-Future-Punk-Generation, die wirklich nicht viel vom Leben erwarten und sich gegen jegliche Obrigkeit behaupten. Mhm. Und die gleichzeitig aber von einer tiefen Sehnsucht getragen sind, aber eben auch von so einem krassen Phlegma. Er pendelt dann auch die ganze Zeit dazwischen, zwischen dieser Sehnsucht nach Leben und diesem Phlegma und diesem Gefühl, gefangen zu sein in so einem ewigen Teenager-Dasein. Hm. Dennis Hopper hat eine Nebenrolle. Oh. Als verrückter Typ, der eine Sexpuppe geheiratet hat und mit der tatsächlich seinen Tag verbringt. Und sehr faszinierender Film, ist halt 80er, ist 80er Punk, ist von der Ästhetik düster, ein bisschen dreckig und hat so einen traurigen Grundton, aber trotzdem immer mal wieder so ein paar witzige Momente. Cool. Ja. Okay. Ja, es gibt ganz viele tolle melancholische Annäherungen an das Thema Jugend und Erwachsenwerden. Ich hätte dann jetzt noch eine Serie auf Platz 1. Okay. Twilight. Nein. Das ist eine Filmreihe. Nein. Nein, ich hätte Derry Girls. Hast du auch immer noch nicht gesehen? Nein. Ich empfehle dir Derry Girls schon seit Ewigkeiten. Aber du hast es immer noch nicht geguckt. Nein, tut mir leid. Es ist auf Netflix, es ist alles zu kriegen. Plot, du musst es nur anmachen. Derry Girls. Derry Girls. Es geht um eine Gruppe von vor allem eben Girls, beziehungsweise mit einem Typen dazwischen, der irgendwie, weil er einfach muss durch Umstände, die erklärt werden, aber gar nicht wichtig sind, auf einem Mädcheninternat dann irgendwie landet. Oder ist es ein Internat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auf einer Mädchenschule in den 90ern. Und zwar in Nordirland, wo dieses große Thema und diese Kämpfe um Nordirland eben stattfinden. Und das ist halt die Kulisse der ganzen Geschichte. Und dreut da überall, aber eigentlich geht es gar nicht um diese Kämpfe. Aber dieses Lebensgefühl ist damit drin, ne? Es ist mit verwoben. Und es ist eine ganz abgefahrene Comedy-Serie, aber sehr tragisch auch zwischendurch und sehr, man ist so emotional dran bei denen. Ich finde es ganz, ganz toll gemacht. Okay. Und es sind halt Mädchen, die verschiedene, also die einfach. Ja, die haben sich halt ein paar Sachen überlegt, was die erleben können, ne? Aber das Wichtige ist der Ton, mit dem das Ganze erzählt wird. Und der ist einfach ganz toll. Gibt es schon mehrere Staffeln oder ist es so? Es gibt zwei Staffeln. Zwei Staffeln, okay. Und ich hoffe, es gibt demnächst die dritte. Derry Girls. Ja. Ja, ich sollte mal Teenager-Serien gucken. Und die eine Hauptdarstellerin von Derry Girls, nach der ersten Staffel, ist die wieder Kellnerin gegangen. Wie das bei Schauspielern so ist. Du hast einen Job, dann hast du ein bisschen Geld eine Weile. Und dann musst du halt irgendwie gucken, ob du wieder einen Job bekommst. Und sie hat halt nicht sofort wieder einen Job bekommen. Und weil auch der Fame von Derry Girls noch nicht da war, Und dann war sie Kellnerin und dann ist die Produktion irgendwie essen gegangen und sie war als Kellnerin da. Krass. Und es war eine ganz weirde Situation. Ja, total schräg. Und der Typ guckt sie an und sagt, wieso musst du hier kellnern? Und sie hat allen Mut zusammengenommen und hat gesagt, ihr wisst, wie ihr mich bezahlt habt. Natürlich muss ich kellnern gehen. Wie geil. Krass. Und dann haben sie die zweite Staffel gedreht und seitdem musste sie dann anscheinend nicht mehr kennen. Sehr cool. Ist es auch eine nordirische Serie oder eine irische Serie? Ich glaube ja. Cool. Mein Platz 1, oder? Ja, dein Platz 1. Mein Platz 1 ist ein Film aus dem Jahr 1995. Mhm. Willkommen im Tollhaus, Welcome to the Dollhouse. Von Todd Solondz, den man vielleicht kennt von dem Film Happiness, der ein unglaublich gutes Gespür dafür hat, Tragik mit absurder Komik zu kreuzen. Und der Spiel, eigentlich ist sie fast zu jung, um schon als Teenager durchzugehen. Sie ist so 12 ungefähr, die Protagonistin. Mhm. Und sie ist ein totaler Außenseiter, sie sieht auch nicht so gut aus. Und sie kämpft irgendwie um ihren Platz im Leben. Ihre kleine Schwester ist der Liebling der Familie, weil sie total hübsch ist und auf diese Schönheitskönigin-Wettbewerbe geht und so weiter. Hm. Und es erzählt eigentlich so vom Alltag und vom, was für ein Monster die Jugend sein kann, wenn man nicht so ganz dazugehört. Und er macht das aber nicht auf die Tränendrüse drückend, sondern auch mit einem ganz tollen, gehässigen und zugleich liebevollen Humor. Hm. Und total viel Sympathie für diese Protagonistin. Schön. Ein ganz fantastischer Film, der witzig ist, der traurig ist, der nicht zurückhält mit etwas schwereren Themen und ja, der einfach wunderbar ist und runtergeht wie Öl. Hm. Und mit einem Lächeln und einer Träne. Tolle Tragikomödie. Okay, cool. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe diverse Male, als wir unsere Top 3 austauschen, gedacht, das muss ich unbedingt gucken, kommt auf meine Liste. Und dann irgendwann festgestellt, scheiße, ich muss die Episode nochmal nachhören, was wir uns unterhalten haben, um zu wissen, was für Empfehlungen du da rausgehauen hast. Vielleicht sollten wir das mal auch verarbeiten irgendwo und mal schriftlich festhalten. Das ist gar keine schlechte Idee. Vielleicht sollten wir wirklich mal zumindest die Dinger mal in die Shownotes schreiben. Jedes Mal unsere Top 3. Oder einen kleinen Artikel auf muss man sehen, für die Empfehlungen. So einfach Listen. Ja. Oder einen Artikel, der immer fortgeführt wird. Oder irgendwas in der Richtung. Das finde ich eine gute Idee. Lass uns da mal drüber nachdenken, dass wir da sowas machen in der Richtung. Ja. Weil stimmt, ich habe jetzt auch, also tatsächlich, und dann vergesse ich sie wieder. Ja. Weil ich während der Episode nicht irgendwie groß mir mehr Sachen aufschreibe, aber ich sollte eigentlich auch eine Liste haben von Sachen, sowas wie Derry Girls eben. Genau. Oder jetzt weiß ich schon den Namen nicht mehr, was du davor gesagt hast. Die andere Teenager-Serie, die du genannt hast. Sex Education. Sex Education, klang auch super. Ja. Lass uns mal überlegen, dass wir sowas machen. Jetzt haben wir unser Produktionsgespräch in der Öffentlichkeit geführt. Also so. Machen wir sowieso viel zu oft. Zurück zu In meinem Himmel. Ja, lass uns zurück in diesen Film gehen und gucken, ob wir noch ein Fazit haben, Ploa. Mach du mal als erstes, damit ich vielleicht noch mal ein kleines... Weil eigentlich, wir hatten ja gesagt, ein Sandwich. Mm. Gutes, schlechtes und jetzt bitte noch mal Gutes. Also ich finde es wirklich hart, wie von der Kritik mit dem Film umgegangen wurde. Aber ich fand den Film auch nicht gut. Ich finde nicht, also man muss nicht so draufhauen, wie das teilweise gemacht wurde. Aber verteidigen kann ich auch nicht. Dafür war das Pacing zwischen Melodram, Thriller, Mystery, Fantasy, Comedy einfach zu schlecht. Es ist zu viel, es funktioniert einfach nicht, weil es nicht richtig zusammengewoben ist. Hm. Also doch nichts Gutes. Nochmal am Schluss. Susan Sarandon war großartig. Okay, da möchte ich auf jeden Fall zustimmen. Susan Sarandon hat mir so gefallen. Ich habe sofort, als die ein paar Mal die ersten paar Sätze gesagt hat, habe ich aufgeschrieben, was für eine großartige Figur, was für eine großartige Großmutter, die da auftritt. Aber die passt, wie du auch sagst, halt nicht in den Rest rein. Aber es gibt so viele Momente, wo man sagt, hä, das passt ja jetzt gar nicht in den Rest rein. Wobei man sich fragt, was ist denn der Rest? Der Rest besteht aus den Sachen, die nicht zum anderen Rest passen. Also es ist einfach ein Flickenteppich von Zeug und viele Sachen dabei, die ich wiederum wirklich gut fand. Und ich wollte tatsächlich auch der Hauptfigur folgen, einfach weil die Schauspielerin gut war und weil ich auch inszenierungstechnisch teilweise, Peter Jackson hat wirklich ein Handwerk. Ich weiß bloß nicht welches, aber er hat eins und vielen Sachen kann ich folgen und möchte ich auch folgen. Aber insgesamt, natürlich, wenn man es alles als, wenn man ein Gemälde vor sich hätte jetzt von dem Film, dann wäre das Gemälde schwer anzuschauen. Also du würdest sagen, was für ein Chaos von Zeug. Aber wenn du mehrere Layer hättest, könntest du da einen Layer rausnehmen und sagen, der ist ziemlich geil oder der ist ziemlich gut. Oder aber zusammen ist halt irgendwie schwierig. Ja. Ja. Ich glaube, ich fand den Film wirklich einiges besser als du, aber ja, es ist vieles, was ich rausnehmen würde. Reicht's für Durchschnitt bei dir? Definitiv. Okay. Definitiv. Ja, ja. Für Durchschnitt reicht's auf jeden Fall. Schwer konsumierbarer Durchschnitt, weil man eben einfach hin und her geworfen wird zwischen den ganzen Genres und dieser ganzen Fantasy-Krasse und dann man ganz oft denkt, oh Gott, jetzt ist mir jetzt viel zu transzendental. Aber doch, auf jeden Fall reicht's für Durchschnitt. Die klassische Internetfilmkritik gibt ja gerne Punkte und ich habe das Gefühl, bei diesem Film kann ich das sehr genau sagen, dass es irgendwo zwischen 3 und 4 von 10 Punkten stattfinden würde bei mir. Naja, also ich meine, nicht umsonst hat Roger Ebert 1,5 von 4 Sternen gegeben. Also wirklich sehr vernichtend. Ja. Aber 5 von 10 Punkten zum Beispiel, was irgendwie so der Durchschnitt ist, ja, würde er bei mir nicht kriegen. Hm. Er ist einfach unterdurchschnittlich. Ja. Ja. Ja, aber es ist ein Film, wieder mal, wo ich Schwierigkeiten habe, eine komplette Bewertung zu geben. Mhm. Weil ich einfach Punkte habe, die ich wirklich toll finde an dem Film und Punkte, die einfach echt scheiße sind. Ja. Tja. Okay, cool. Aber trotzdem vielen Dank, Laura, für deine Filmvorschläge. Ja. Ich fand es toll, Funny Games mal wieder zu sehen. Und ja, es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich bin auch froh. Ich tatsächlich, auch bei so einem Film bin ich froh, ihn gesehen zu haben. Weil ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so ein, Es gehört zur Filmgeschichte, ist so viel gesagt. Aber ja, es ist einfach, da hat sich ja auch jemand Gedanken gemacht und hat irgendwie und hatte eine Idee und eine Vision. Und ja. Ich bereue es nicht, diesen Film gesehen zu haben. Mhm. Das ist auch schon mal gut. Auch wenn ich ihn nicht gut fand. Ich bin froh, dass du diesen Vorschlag gemacht hast. Auch einfach, weil ich mich dabei so sehr aus meiner Komfortzone bewegt habe, was bestimmte Darstellungen von Patterson so betrifft. Ich bin mir sicher, ich hätte mir diesen Film niemals angeschaut, wenn du ihn nicht empfohlen hättest. Und ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben, auch wenn ich ihn nicht gut fand. Klingt paradox, ist aber irgendwie so. Danke, Laura, auch dafür, weil ich das, glaube ich, auch nicht vorgeschlagen hätte. Aber eigentlich finde ich es ganz geil, dass Plo das mal gucken musste. Das eben, dass du diesen Schritt mal machen musstest in diesen Pathos. Genau. Weil das machst du ja sonst nicht, Plo. Nee, ja, genau. Ja, ja. Schön. Cool. Vielen Dank also und danke an Zuhörer, die uns durch diese Folge gefolgt sind. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir ... Vorschau gibt es nach dem Jingle. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. So, Flo, jetzt haben wir aber ein bisschen diskutiert. Jetzt haben wir eine Weile gebraucht, aber yeah, wir sind zum Schluss gekommen. Was möchtest du mir für die nächste Woche aufgeben? Wir hatten jetzt doch einige Fish-Out-of-Water-Episoden, weil wir Publikumswünsche erfüllt haben. Ja. Und ich würde gerne mal wieder einen Film reinhauen aus meiner Film-Vita. Was nicht demotivieren soll, uns Vorschläge zu schicken. Ne? Nein, also überhaupt nicht. Weiterhin schicken. Aber ich bin froh, dass du mir mal wieder einen Film gibst, von dem du glaubst, dass er gut ist und ich vielleicht. Ich bin so gespannt. Ich glaube, davor sitze und sage, oh Gott, nein. Ich glaube, es könnte eher ein Oh Gott, nein Film sein. Oh, wirklich? Oh nein. Es ist, ich liebe surreale Filme. Und einer der Klassiker des Surrealismus ist neben Louis Buñuel, den wir vorhin schon erwähnt haben, der mexikanische Regisseur Alejandro Jodorowsky. Mhm. Und ich habe tatsächlich jetzt überlegt, welchen von, er hat einige gute Filme gemacht oder einige interessante Filme. Hm. Und aber ich denke, Holy Mountain zählt neben El Topo zu seinen größten Klassikern. Ich finde El Topo ein bisschen besser, tatsächlich, weil er ein bisschen stringenter ist. Aber ich glaube, wenn man Jodorowsky schauen will, dann sollte man Holy Mountain sehen. Aber mach dich auf was gefasst. Das ist ein wilder LSD-Trip von einem Film. Und es ist dem Namen entsprechend ein Mountain von einem Film, oder wie? Ja, es ist einfach. Wie lange geht er denn? Wie lange muss ich aushalten? Ich glaube, er hat Spielfilmlänge. Das okay. heißt, in dem Fall, ich bin gerade bei Wikipedia, keine 2 Stunden. Okay. Es ist eher ein Mountain von einem Film, weil. Schau ihn dir an. Ich kann wirklich nichts dazu sagen. Es ist so ein wilder Mix aus Fantasy und Surrealismus und ganz viel Zeitkritik, die ich wahrscheinlich nicht erkenne, weil ich mich zu wenig auskenne in der Geschichte Lateinamerikas. Er ist übrigens Alejandro Jodorowsky, kommt aus Chile. Ach, okay. Der Film wurde in Mexiko gedreht. Okay. Ja gut, dann werde ich mal den Gegenentwurf wagen. Gegenentwurf, ich weiß nicht genau, aber andere Richtung. Und zwar bin ich neulich wieder darauf gestoßen, bin über einen Trailer gestoßen und gedacht, ach du Scheiße, das gibt's ja auch und das war ja auch damals so großartig. Tilda Swinton, wir haben noch gar keinen Film gehabt, wo Tilda Swinton dabei war und die ganz großartig in Orlando war. Ja. Und Orlando ist wirklich so lange aus meinem Gedächtnis verschwunden, mhm. bis es eben vor ein paar Wochen bei mir wieder Klick machte, als ich diesen Trailer auf Facebook ist mir, glaube ich, begegnet, weil irgendjemand das nochmal gepostet hatte. Ja. Dito. Ja, es ist großartig. Ja, du kennst ihn. Ich kenne ihn, aber es ist auch länger her, da ich ihn gesehen habe, das letzte Mal. Und ich habe halt auch kaum noch Erinnerungen daran und würde ihn einfach gerne wieder sehen. Und schön, wenn du schon weißt, dass du ihn mochtest, wenn ich das richtig verstehe. Ich mochte ihn sehr, ja. Dann können wir uns ja da nochmal beide unseren Horizont erweitern, beziehungsweise uns erinnern, wie weit er schon mal war. Von Sally Potter. Sally Potter. Habe ich gerade, verrät mir gerade Wikipedia. Okay. Und Vorlage von Virginia Woolf. Ich habe viel von Virginia Woolf gelesen. Nee, ich habe nicht viel von Virginia Woolf gelesen. Das ist eine totale Übertreibung. Ich habe ein bisschen was von Virginia Woolf gelesen. Orlando war nicht dabei. Das heißt, ich kann keinen Vergleich Vorlage-Film machen in dem Fall. Okay, schade. Ja. Aber bin gespannt. Ich bin sehr gespannt und vielleicht gucke ich auch noch mal in ein paar andere Sachen rein, um die vielleicht aus der Vorlage noch mal. Vielleicht gibt es irgendwo im Internet noch so ein paar Vergleiche oder sowas, wo wir klauen können. Vielleicht ist das Buch auch gar nicht so dick. Mal schauen. Liest du es noch bis nächste Woche? Ich glaube nicht. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Hm. Mal gucken, wie lange das Buch von Orlando ist. Moment. Geduld. Ihr könnt übrigens schon abschalten, weil es kommt jetzt einfach nichts mehr. Außer, ja. dass ich verzweifelt versuche, irgendwie zu finden, wie lange das Buch ungefähr ist und ob das. Plau versucht noch sein Germanistikstudium zu retten. Ich habe, genau, es ist ein englisches Buch. Ne? Also ich bin fein raus, muss ich nicht gelesen haben, gehört nicht zum Kanon. Okay. 190 Seiten. Ich glaube ja, eher nicht. Eher nicht, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Mal schauen. Ich muss auf jeden Fall nochmal in die Bibliothek die Woche. Das heißt, ich krall es mir mal, wenn ich es kriege. Dann lese ich zumindest ein bisschen rein. Okay, schön. Sehr gut. Okay, dann freue ich mich. Vielen Dank, Blor, für diese schöne Episode. Vielen Dank, Johannes, für diese schöne Episode. Und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.